Das ist offiziell das letzte Mal, dass ich beim Quasi-Strip-Podcast dabei bin, Jungs. Das ist nicht gut für meine Gesundheit hier. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Quasselstrip-Podcasts. Diesmal in extrem kleiner Runde, denn es gibt nur einen Gast, den Asen. Den einzig wichtigen. A.K.A. Mr. Shit Taste. Ja, Mr. Shit Taste, ist richtig. Es wird, ihr könnt euch freuen, es wird eine sehr schöne Runde. Wir haben sehr viele Streitthemen, denke ich. Es wird sehr spaßig. Ich meine, für die Zuschauer, die es nicht mitbekommen haben, ihr habt eben schon eine halbe Stunde einfach nur einen spaßigen Dialog verpasst, von wegen, ob NHK tatsächlich ein Borderline-Meisterwerk ist, wie ich es denke, und wieso Angel nicht. Like fucking shit ist. Ebenfalls nicht. Oh, definitiv. Oh, fuck. Definitiv mehr so, als zumindest halber eine Renmaine 6 zu geben. Ich weiß nicht mal, was dein Problem damit ist, aber das können wir in 10 Minuten besprechen. Ja, das können wir können jetzt wirklich in einem separaten Podcast machen, warum ist dein Geschmack shit? Ist richtig. Da können wir die Zuschauer mit dem Wort lassen. Mal schauen, was bei rauskommt. Ja, schreibt's in die Kommentare. Wer hat mehr Shit-Taste? Ja, also. Schreibt mal in die Kommentare. Ist Welcome to the NHK eine 6 von 10? Ist Halber eine Rennmaine 6 von 10? Wie sieht's eigentlich aus mit ist Space Battleship Yamato eine 2 von 10? Ist es definitiv. Du hast noch nicht so viel gesehen. Der Punkt wird noch kommen, wo du dich abfuckst, glaub mir. 600 Anime, du hast noch nicht so viel gesehen, ja. Du hast diesem Anime noch nicht so viel gesehen, meinte ich damit. Ach so, meinst du? Ja, bist ja bei Folgen, also es ist knapp unter dem Drittel. Ich glaube, ja, das ist auch noch das gute Drittel. Ich glaube, so, das ist noch das gute Drittel. Space Battleship Yamato kann im letzten Drittel sagen, von wegen, weißt du was, der Hauptcharakter lag im Koma, weißt du, die Welt ist eigentlich gerettet und die eigentlichen Aliens sind kleine graue Männchen, weißt du, und ich würde dem Anime wahrscheinlich trotzdem noch einen. Ich würde ihm keinen schlechten Score geben, einfach weil das erste Drittel eigentlich schon beinahe reicht für einen soliden Score. Wenn es beibehält, umso besser. Mal schauen. Naja, wir werden sehen. Es ist definitiv besser als fucking, keine Ahnung, Higurashi no Naka Koro ni oder ReZero oder andere 2 bis 3 von 10. Ja, das ist ja auch nicht schwer, als besser als die zu sein, ehrlich gesagt. Aber egal. Wollen wir dann mal anfangen, was wir so zuletzt gesehen haben? Ja. Komm, wir fangen gleich ganz hart an, um dich richtig schön zu triggern. Ich habe die zweite Staffel von Aria gesehen, Aria the Natural, und es war eine 1 von 10. Es war der letzte Dreck. Es war so unfassbar scheiße. Das ist tatsächlich shit taste. That is fucking too deep for you. Es war so unfassbar repetitiv. Ich glaube, ich habe noch nie so einen belanglosen Anime gesehen. Es war wirklich, wirklich schlimm. Ich habe die letzten 3, 4 Folgen durchgeskippt und geguckt, ob noch irgendwas von Relevanz passiert. Ich hätte und zwar nichts. Ich hätte dir von Anfang an sagen können, Aria the Natural ist einfach nur eine episodische Form von Aria the Animation. Okay. Ja. Und es ist scheiße. Es ist wirklich, wirklich es furchtbar. Es ist ziemlich grandios, ehrlich gesagt, weil Aria the Natural geht einen Schritt weiter als Aria the Animation und zeigt nicht nur von wegen, okay, wir machen jetzt reine Slice of Life, sondern wir gehen sogar tatsächlich mal ein bisschen drauf auf, was in Neo Venezia tatsächlich abgeht. Also, ja, ich sag mal, Aria the Natural und Aria the Animation sind beides keine wirklich guten Anime, weißt du? Ich habe Aria the Animation eine 6 von 10. Aria the Animation ist auf jeden Fall besser als Aria the Natural, weil dort irgendwas, da ist Progress, da passiert was in der Welt. Mehr als eine 6 von 10 gibt, weil Aria the Natural ist prinzipiell Mushishi in Slice of Life. Mushishi ist deutlich gehaltvoller. Es sind episodische Geschichten und wenn du mir sagst von wegen, okay, ja, ich habe Aria the Natural das Finale durchgeskippt, weil ich darauf gewartet habe, dass irgendwas was passiert, was sich auch verliert, ist es schlichtweg eine episodische Staffel. Mushishi ist genau das gleiche. Mushishi passiert nicht nennenswert viel. Das ist meine Kritik an Mushishi gewesen, weswegen Mushishi keine 10 von 10 ist. Oder wieso ich den meisten Staffeln von Mushishi eine 8 von 10 gegeben habe. Ist die Tatsache, dass der Anime nie mehr macht. Weißt du, er deutet hin und wieder mal ein bisschen was an, von wegen, vielleicht hat man hier irgendeinen Plotstrang, der weiterhin relevant bleibt. Irgendwas. Ich bin damit zufrieden, dass es nicht der Fall ist, wenn es rein episodisch ist. Aber dass der Anime das andeutet und dann nicht durchzieht, das war für mich der Negativpunkt bei der Show. Ja, nur dass es bei Mushishi unter anderem um solche Sachen wie, was weiß ich, Wert des Lebens geht oder darum, was du machst, wenn irgendwie deine Mutter stirbt und sie dann als deine Tochter wiedergeboren wird und solchen abgefuckten Scheiß. Aria the Natural, und das kannst du noch nicht wissen, weil du weder Origination noch die nachfolgenden OVAs ausgeschieden hast wie Evan Naya. Das macht aber The Natural nicht besser. Das macht The Natural nicht besser, wenn irgendwas in Origin. Natürlich, ja, okay, die Staffel, wenn du die Staffel komplett isoliert schauen willst, du hast, sagen wir mal, du ignorierst Animation, du ignorierst Origination, dann ist Aria The Natural 5 von 10, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich eine 4 von 10 sogar, weil dir einfach der Kontext fehlt. Okay, klasse. Gut, weil es keine reine episodische Show ist. Weißt du, Aria the Animation war nicht episodisch, Aria the Origination wird nicht episodisch sein, Aria the Avenir ist nicht episodisch, keine der VAs kann irgendwie isoliert stehen. Aria the Natural ist einfach nur eine Staffel, die sagt von wegen, okay, wir erzählen jetzt einfach nur, wir gehen von den Hauptcharakteren ein wenig weg und fokussieren uns mehr auf das Drumherum aus der Stadt. Und ob du das interessant findest oder nicht, hängt wahrscheinlich davon ab, ob du Aria the Animation von vornherein interessant, sogar nur interessant fandest. Und ich meine, ich mochte Animation auch nicht sonderlich großartig. Ich mochte Animation, ich gesagt, tatsächlich. Ich fand die Figuren halbwegs interessant. Ich fand die sehr schöne Szenen, so zum Beispiel, wo sie dann in der Zeit gesprungen ist oder diese eine Szene mit der Katze irgendwie. Oh, die Katze wird zu hassen lernen. Das ist der Grund, wieso ich Evan da ja nicht aussehen kann. Nicht ihre Katze, sondern die Katze, die irgendwie der Geist wiedergeboren von sonst was ist. Nicht, und nicht die schwarze oder sowas, sondern diese eine. Die meine ich nicht. In der ersten Staffel von Aria gab es eine Folge, wo die Katze irgendwie die Wiedergeburt oder der Geist von irgendjemand Toten war und sowas. Ja, sag ich doch, Catsif, das ist... Nein, in der ersten Staffel kam der noch gar nicht vor. Ich meine... Nee, in der ersten Staffel kam der noch gar nicht vor. Nein, er wurde in The Natural, eingeführt. Es gibt vier Katzen. Ich meine keine der wiederkehrenden Katzen. Es war einfach nur eine Folge. Ich kenn's, weil sie noch nicht wiedergekehrt ist, weil du den einen noch nicht fertig geschaut hast. Weil im Endeffekt, weil ich bin mir sehr sicher, dass du von Catsif redest, weil was du redest ist, es gibt vier Katzen in Aria insgesamt. Es gibt die drei Katzen von den verschiedenen Schulen. Naja, es gibt schon ein bisschen mehr Katzen. Ja gut, aber die einzigen Katzen, die eine Rolle spielen, weißt du, die genannt werden. Und dementsprechend auch eine davon ist die wahrscheinlich, die du dann meinst. Weil es gibt die drei Katzen, die zu den Schulen gehören. Und es gibt Catsif, was die Katze ist, die fast schon eine menschliche Gestalt hat, weißt du, die aufrecht steht. Die bei dem Festival. Aber ich meine keine dieser Katzen. Trust me, ich meine keine. Es war eine Folge, wo sie irgendeiner Katze gefolgt ist. In irgendeinem Bereich der Stadt. Wo sie dann anscheinend gestorben ist oder sowas. Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, okay, was in der Folge passiert. Aber es war einfach nur eine Folge, wo dann halt aufgebaut worden ist, dass da sowas wie Übernatürliches gibt und so weiter. Geschenkt, was auch immer. Aber ich sag mal, Aria the Animation, du kannst es nicht isoliert schauen. Aria the Natural für mich interessant gemacht hat, ist es wie seit einen Schritt weitergegangen, als von wegen einfach nur dieses fluffige, reine Slice of Life, was man in Animation hatte. Man hat zumindest einige Folgen, die tatsächlich auch mal etwas dunklere Themen ansprechen und dass man einfach sieht, was in Neo Venezia abgeht. Ganz dunkle Themen, wie zum Beispiel, ich habe meine Frisur verloren. Nein, das ist nicht das dunkle Thema, was ich anspreche. Fuck off, man hatte Folgen, die tatsächlich... Aber daraus wurde das Drama gemacht. Nein, das hat mich so abgefuckt. Es gibt kein Drama in Aria, du Nutjob. Es gibt kein... Was ist für dich Drama? Von wegen, es ist... Wo sie rumgeheult hat, dass ihre Frisur weg war. Aber das macht es doch nicht zu Drama, du fucking Vollidiot. Meine Fresse, oh mein Gott. Okay, damit kommen wir an. wir sind 10 Minuten. Okay, wir sind 10 Minuten im Podcast und das ist die erste Beleidigung gefallen. Nicht jede einzelne Szene, die endet, dass ein Charakter weint, ist automatisch Drama. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das ist doch einfach nur ein fucking Buzzword, was du da hochschreibst. Von wegen, oh, hier ist ein schlechtes Drama, weil ein Charakter in irgendeiner Folge mal geweint hat. Das ist doch kompletter Blödsinn. Ich würde sagen, dass Aria hat es überhaupt irgendeine Art von Drama? Ich glaube, ja. Aber erst in Origination, wenn es an die Hintergrundgeschichte von tatsächlich den Lehrern geht, die ein bisschen erklärt von wegen, wieso jeder einzelne von denen diese Art von, okay, wie bringen wir euch bei, die Gondolas zu bedienen, tatsächlich aufgenommen hat. Aber das neben dem Punkt, von wegen auf Aria the Natural zuzugehen. Wenn ich sage, mit dunklen Themen, damit meine ich nicht von wegen, oh ja, wir sprechen jetzt Themen an wie Berserk, fucking Vergewaltigung und Opferbereitschaft deiner Freunde und bla bla bla bla bla. Sondern eher, dass sie von dieser sehr, sehr unschuldigen Atmosphäre, die Animation hatte, weggegangen sind. Wie gesagt, diese reine Slice of Life Atmosphäre. Animation könnte man beinahe sagen, cute girls doing cute things, nicht wahr? Und Aria the Natural geht ein bisschen damit weg und setzt zumindest für manche Episoden einfach eine andere Atmosphäre, dass man nicht mehr sagt von wegen, oh, es ist Neo-Venezia, alles ist wunderschön, alles ist toll und alles ist klasse, sondern man hat angedeutete, vielleicht etwas traurigere Hintergrundgeschichten, wie mit der einen Serie, wo sie diese Urban Legend verfolgt, von dem Geistervibe auf der Insel, weißt du? Ja. Nur mal als Beispiel genannt. Oder später, wenn man nach Origination geht, mit etwas traurigeren Hintergrundgeschichten, wo man vielleicht mal eine Geschichte hat, die nicht so ganz gut ausgegangen ist für irgendeinen der Charaktere. Mal neben Romanzen und Slice of Life-Geschichten und bla bla bla bla bla. Und das kann ich bei Arya the Natural relativ gut andeuten. Ist das keine gute Staffel, wenn du sie isoliert schaust? Und dementsprechend habe ich sie auch nicht so gut bewertet wie offensichtlich Origination, was Aber das, was du dich auch so ansprichst mit fürs den gelobt wird. dunkleren Hintergrundgeschichten, hast du doch auch schon in der ersten Staffel, wo sie diesen einen Brief von irgendwie einem gestorbenen Soldaten oder ich weiß es Ja nicht mehr gut, was, war prinzipiell, irgendwie zurückbringen soll und sowas. Das ja, ist, aber das hat das jetzt wird nicht auf Natural nicht neu dieselbe, gemacht. ja, aber das wird nicht auf dieselbe Art und Weise von in Sachen von Directing und so weiter verarbeitet, weißt du? Ich meine, die Folge, sagen wir mal, mit der Insel, das war beinahe schon eine Horror-Episode, weißt du? Also in Sachen Anime, in Anführungszeichen eine Horror-Episode, nicht wahr? Während Naja. die Folge mit dem Brief war einfach nur in Watte gewickelt mit allem drum und dran. Und vielleicht hast du hier von wegen mal erzählt, von wegen, ach, das ist ein Brief von einer traurigen Geschichte von einem gestorbenen Soldaten, bla bla. Aber es ist immer noch in dieses Wattegehüllte von Neo Venezia. Und das liegt Natural ein bisschen ab und dann Origination genau noch viel mehr so. Aber wie Was gesagt, dafür das. Natural dann anlegt, ist, dass du dann in jeder Folge 5 Minuten lang von schmalzigsten Monolog hast, wo du dann bestimmt, das bestimmt 3, 4 Mal so Sprüche wie von wegen, oh, jetzt habe ich gesehen, wie er sich so anstrengt in seinem Job, jetzt will ich auch alles tun, damit ich eine perfekte Gondola werde. Oh, war das nervig. Das war Das so kommt. unfassbar anstrengend, weil es halt Ich einfach weiß nicht, also 20 ich meine, Mal gucken das muss. hast du konstant. Ich meine, das kommt einfach auf den Charakter an, weißt du, von wegen, wie war sie, nicht Akira, oh, die Namen in Arya sind wirklich fucking Die eine schwer. mit A, wir wissen, wen du meinst. Ja, die Schülerin Geh von nach den Akira, Haarfarben. ich weiß, dass Geh nach den Akira Haarfarben. ist mein Lieblingscharakter gewesen von Arya und ihre Schülerin, von wegen, sie ist ja so ein bisschen eher tyrannisch in der Sache, wie sie darstellt. Ich meine, das wird ein bisschen später beleuchtet, von wegen, wieso sie genau diese Art von Charaktertraits haben, die sie eben haben. Was ich nicht mochte, aber ich kann darüber gar nicht reden, weil du noch nicht schaust. Lass uns den Rest von der Ich habe kein Unterhaltung. Problem damit, wenn du mich spoilerst. Ich Nein, bin da aber ich habe ein Problem vollkommen. davon, wenn ich dich spoilere, weil ich weiß von wegen, dass. Okay, sagen wir mal, du bist ja auf Discord, du bist ja auch auf meinem Discord. Hast du jemals was von Nornery gelesen? Der Typ war Nö. genau aus der Einstellung. Er hat Natural gehasst, er hat Animation gehasst, hat Origination geschaut. Origination fand er gut. Das Ding war eine, ich glaube, eine 7 von 10 oder so bewertet. Selbst wenn du die ersten beiden Staffeln hast, das Ding wird auf einmal interessant. Und dann will ich dir nicht, selbst wenn du jetzt denkst von wegen, oh ja, Arya ist fucking Pseudo-Intellektualismus, von wegen, ah, Pseudo-Elitism, dann will ich trotzdem nicht drauf eingehen, weil ich weiß, dass die Show gut ist. Also Nichts ich mit habe dem mit dementsprechend zu Natural machen. überhaupt nicht das Problem, dass es irgendwie pseudo-elitär, nee, pseudo-intellektuell Ja, wäre oder so, sondern ich das ist hoffe auch, halt dass du einfach diese Worte niemals in den unfassbar. Mund nimmst, weil es Es ist kompletter einfach nur Schwachsinn ist. unfassbar repetitiv. Und Okay. das ist, was mich so nervt. Der Humor ist repetitiv. Diese Geschichten sind im Prinzip immer das gleiche vom Aufbau her. Und am Ende hast du wirklich jede Folge, vielleicht mit Ausnahmen von zwei, dreien, wo du dann so wirklich 5 Minuten hast, wo sie dann nochmal mit jemandem redet und das nochmal alles aufarbeitet und dann so ihre Lehre rauszieht, wo ich mir denke, Du so, das braucht es halt nicht. sagst das, als wäre das irgendwas Schlechtes, was in keinem Ist guten es Anime auch? vorkommt. Ist es Du auch? sagst gerade, es ist ein schlechter Aufbau, dass du eine Folge hast. Vielleicht kommt es dir ein bisschen schlimmer vor und du sagst von mir, es ist repetitiv, wo, das habe ich nicht in dem Anime in Erinnerung. Also ich hab da gesessen und habe gesagt von mir, okay, manche Geschichten. Das Gute ist an Arya the Natural. Etwas Ähnliches habe ich mich mit Pick Demundi erst noch unterhalten gehabt bei Galaxy Express 99. Ich weiß nicht, ob du die Show geschaut hast. Nee. Dann muss ich das vorher erklären. Okay, Galaxy Express 999, ne? Weißt du, wo ungefähr, worum es geht? Nur ungefähr. Weißt du, das spielt keine Rolle. Nee, Ich erkläre es wirklich. denen, ich erkläre es einfach für die Zuhörer vor allem. Galaxy Express 999 spielt in der Zukunft. Und man hat einen Jungen, dessen Mutter, also Menschen werden prinzipiell gejagt in der fernen Zukunft, weil prinzipiell der große Punkt ist, von wegen Menschheit hat die Unsterblichkeit erreicht. Jeder ist prinzipiell ein Android. Und Menschen, jeder, der noch biologisch rein menschlich ist, ist prinzipiell arm und dementsprechend nicht mehr lebenswert. Menschen werden von Robotern bzw. von Androids prinzipiell einfach gejagt und erschossen. Für Sport. Und was er sagt, ist von wegen, er flieht mit seiner Mutter. Seine Mutter wird erschossen von einem Roboter während der ersten Episode. Und allerdings hat er und seine Mutter haben von einem Zug gehört, von einem galaktischen Zug, der Galaxy Express 999 offensichtlich, der gesagt wird, dass er einen zu einem Planeten bringt, wo man kostenlos zu einem Roboter werden kann. Also zu kostenlos die Unsterblichkeit prinzipiell bekommt. Und er trifft Maple, das ist die Tusa auf dem Cover. Und die beiden fangen an, Pläne zu pressen. So, jetzt schaust du auf die Folgenanzahl und ich kann dir sagen, Galaxy Express 999 ist über 100 Episoden. Und alles, was dort passiert, ist, du hast ein bis zwei Folgen. Ein bis zwei Folgen pro Planet. Und es ist. Ich habe genau den Effekt gehabt, den du gerade bei Ariel schreibst. Es ist super repetitiv. Du hast jedes Mal eine verschiedene Art von Hintergrundgeschichte, ne? Manchmal, er kommt zu Mars und oh, Mars ist eine fucking Ruine. Aber er spielt eine Story durch, die vielleicht einige Themes aufbringt, weißt du? Und das Fazit ist jedes einzelne Mal dasselbe, von wegen, vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, ein Mensch zu sein. Vielleicht nicht. Er trifft extrem viele, viele Androids, die sagen von wegen, oh fuck, wäre ich nur ein Mensch geblieben. Weil fucking, ich hasse Unsterblichkeit, ich hasse dies, ich hasse jenes, mir ist das passiert, mir ist jenes passiert. Trifft auch manche Leute von wegen etwas seltener, aber die sagen von wegen, ich bin Mensch, aber ich will gar kein Roboter werden, weil es, keine Ahnung, klingt für mich ziemlich scheiße wegen Ideologien. Und allerdings, das, was es erlaubt hat, ist von wegen, dass du sagen kannst, okay, du hast eine halbe Folge angefangen, hast gesehen, oh shit, das ist ein Planet, der mich nicht interessiert, eine komplette Story, die komplett Bullshit anscheinend wird. Ich kann es einfach überspringen oder ich bin nicht gezwungen, in irgendeiner Art und Weise aufzupassen, weil der Anime im großen Bild später den Sinn trotzdem rüberbringen wird. Und das hat sich später dann im Finale durchgezogen, wo man dann nochmal ein kurzes Recap hatte von den wichtigen Sachen, die man auch mitbekommen hat, schlichtweg, wenn man den Anime tatsächlich geschaut hat. Die wichtigen Folgen sind offensichtlich. Aber der Deluxus, den du hast, ist von wegen, dass du einfach das, was dich nicht interessiert, ist einfach nur Teil der Reise. Weißt du, es ist nicht jede einzelne Information relevant. Und das ist nicht zwangsweise etwas, was schlecht ist. Und Aria the Natural ist relativ ähnlich. Und ich würde dementsprechend auch nicht sagen, dass prinzipiell das Heimhauen von immer wieder demselben Punkt zwangsweise schlecht ist, weil Aria zu dem Zeitpunkt noch nicht versucht, in Aria the Natural, wortwörtlich, irgendeinen tieferen Punkt rüberzubringen oder irgendeine Geschichte zu beenden. Das fängt an mit Origination und mit Evanaya und Evanaya versaut es, während Origination es extrem gut macht. In gewissen Hinsichten zumindest und in anderen scheitert, klar. Aber das Wiederholen von Fazit ziehen pro Episode und Recap, ich weiß nicht, wieso du das als zwangsweise schlecht ansehen würdest. Weil Das es ist nur halt dein einfach größtes nicht Manko noch. nötig, weil es halt einfach nicht nötig ist. Das Ja, ist ja aber der genauso Punkt. könntest du Das ist sagen, das. okay, Galaxy Express, nein, nein, nein. Sagen wir mal, du Ich habe es streichst halt nicht drei gesehen, Viertel deswegen des kann ich das Anime nicht weg. einschätzen, ob das da unnötig ist oder nicht. Aber der Punkt ist doch einfach, dass du damit etwas unnötig in die Länge ziehst, Nein, dessen wieso? Punkt doch Du schon von überlässt Anfang es. an klar Nein, ist. das Einzige, Und der was Unterschied passiert. vielleicht zwischen Galaxy Express 999 und Ariel the Natural ist vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe es ja noch nicht gesehen, dass die Geschichten in sich viel abwechslungsreicher sind. Nein, nicht der Fall. Definitiv nicht. Also wahrscheinlich viel abwechslungsreicher, weil es einfach Sci-Fi-Genre ist und er Ja, über mehrere Planeten besucht. Aber das reicht mir selbst. doch Nein, schon. nein, nein, Das nein, reicht nein, mir nein, nein. schon. Wenn du, Aber selbst gewisse sch mich hier Planeten. nicht, ne? Sonst bist du Selbst. gemutet. Selbst gewisse. Selbst, das spielt gar keine Rolle, weil ich weiterhin auf der Aufnahme bin. Nee, wenn ich dich mute, bist du nicht auf der Aufnahme, weil die Aufnahme nämlich bei mir wie dem auch sei. läuft. Selbst verschiedene Planeten wiederholen sich. Ich kann mich daran erinnern, dass sie, glaube ich, vier Planeten hatten, die allesamt dasselbe waren. Sie kommen auf einen dschungelartigen Planeten und du hast Höhlenmenschen, von wegen, oh, das ist originell. Und das Fazit der Story war auch immer dasselbe. Aber prinzipiell, nein, ich würde sagen, natürlich zieht es das. Ich nenne es nicht unnötig in die Länge, weil alles, was der Anime damit sagt, ist von wegen, dass er dir dem Zuschauer überlässt, was du interessant findest und wie eingepflanzt du die Story sein willst. Was Aria the Natural sagt, ist, wir geben dir mehr Informationen zu der Story, aber prinzipiell könntest du Natural skippen und würdest nicht viel verlieren. Ja, danke, dass du Das mir das heißt, jetzt sagst. das würde ich von Anfang an sagen. Das, Ich ich hab dich meine, extra ich finde, ich find's richtig. Ja, Alter. und ich habe dir garantiert dieselbe Antwort gegeben. Keine Nee, Ahnung, wie du es hast du ausgelegt hast, aber nicht. ich doch garantiere ich dir. Weil ich habe diese Diskussion häufiger über Aria. Sehr, sehr häufig, ehrlich gesagt. Aber es ist immer dasselbe. Animation ist relativ wichtig, einfach nur, dass du den Einblick in die Charaktere hast. Alle Stories, die in Origination beendet werden, werden in Animation angefangen. Natural finde ich wichtig anzuschauen. Du musst nicht jede einzelne Folge gesehen haben und so weiter, aber du solltest Natural completed haben. Mit welcher Art von, ich nenne es mal, wie fehlt das Adjektiv? Mit jeglicher Art von Immersion nenne ich es jetzt einfach mal, weißt du? Immersion. Nein, immer, oh fuck off mit deinen eingedeutschten englischen Begriffen. Völliger Schwachsinn. Genauso wie repetitiv. Oh, mir kommt jedes Mal ein bisschen was hoch. Aber wie dem auch sei. Ich kann auch Und wiederholend sagen, theoretisch könntest du wenn dir trotzdem das lieber Natural schauen ist. und willst in Origination nichts verpassen. Macht es allerdings nicht. Es macht wenig Sinn, weil du damit dir eher die Chance verbaust, dass Origination tatsächlich für dich klickt, weil es wird natürlich in Origination einigermaßen was referenziert, was in Natural natürlich dementsprechend auch vorkommt. Und du hast die Charakterentwicklung. Und selbst wenn du die Charakterentwicklung nicht erkennst, von wegen du hast immer noch Zeit mit den Charakteren verbracht. Und das hat einen Einfluss für dich als Zuschauer, ob du Dass ich es sie voll mehr erkennst hasse oder als nicht. zuvor. Also, Völlig scheißegal. das ist Das bei mir ist jetzt auf völlig jeden Fall so. scheißegal. Das ist völlig scheißegal. Wenn du Origination gut finden wirst, dann wird es trotzdem besser mit dir resonieren. Selbst wenn du Natural nicht mochtest. Naja. Wer du hattest auch gesagt. Warst du das, der gesagt hast, dass du auch den Endless Eight durchgeschaut hast oder so? Ja, aber das liegt einfach daran, von wegen, ich habe kein großartiges Problem damit gehabt, die Endless LD zu schauen. Ah, okay. Ich meine, Es was. erklärt bloß, es erklärt für mich bloß einiges, warum du das nicht so als Problem angesehen hast, dass Ich das meine, so wiederholt ich ist. habe auch die 100 was weiß ich was Folgen von Galaxy Express 999 nicht als Problem gesehen. Wobei ich einige Folgen bei Galaxy Express 999 schlichtweg dann einfach geskippt habe am Ende. Wie beispielsweise die Dschungel-Episoden, weißt du, wo man dann gesehen hat, von wegen, ich habe mir die erste angeschaut, von wegen, oh ja, Höhlenmensch, bla bla bla. Weil das Gute an Galaxy Express 999 ist, die Show macht sehr, sehr schnell jeden einzelnen Planeten klar, von wegen, worum es ungefähr gehen wird. Mein Lieblingsplanet war innerhalb der ersten 20 Episoden. Und das ist beispielsweise, daran kann man das schnell erkennen. Weil du siehst halt, wie Mädel und Hauptcharakter, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, in diesem Zug sitzen, in diesem intergalaktischen Zug, und sie sehen einen Planeten aus dem Hintergrund. Und die meisten Planeten haben halt schon irgendeine optische Art und Weise, wie man sie erkennen kann. Und von wegen, man sieht einen schneebedeckten Planeten, und dann fängt schon ein bisschen so ein kleiner Dialog an, bevor sie überhaupt beim Bahnhof ankommen, weißt du? Und mein persönlicher Lieblingsplanet war einer, wo sie im Zug gesessen haben, und die haben gesehen, wie der Planet im Hintergrund so richtig glitzert. Wie so eine kleine Disco-Kugel prinzipiell. Und was Mittel erklärt hat, ist, dass der Planet einer ist, in dem Menschen auch Roboter sind, offensichtlich. Allerdings ist das Schönheitsideal dort am schönsten zu leuchten. Prinzipiell so ein bisschen Peacock-artig, weißt du? Von wegen, je bunter man ist, desto schöner man leuchtet, desto mehr ist man angesehen von der Gesellschaft. Und die gesamte Folge hat ein bisschen Klassismus thematisieren und so Geschichten. Das war eine richtig geile Episode. Und man kann das relativ schnell erkennen, was für Themes das sein könnten, und kann danach entscheiden, von wegen, schaust du die Episode oder sagst du einfach so, skippst es. Die wichtigen Episoden starten nicht mit so einer Einführung, sondern du siehst beispielsweise in einer Folge, wo zwei galaktische Züge miteinander crashen. Zwei Galaxy Express. Und das ist eine Folge, wo du offensichtlich von Anfang an weißt, von wegen, dass irgendwelcher Shit abgehen wird, weil es nicht dieses grundsätzliche Format hat. Und dementsprechend kannst du einfach sagen, von wegen von den 110 Folgen Galaxy Express, nein, nein, nein, du kannst die ersten 20 bis 30 schauen, skippst jede einzelne Folge, die danach kommt, schaust das Finale, und du hast trotzdem noch eine gute Erfahrung mit dem Anime. Wenn du das sagst, dann vertraue ich dir da mal nicht, weil Was denkst du, wie der Film funktioniert? welcher? Galaxy Express 999 hat einen Film rausgebracht, der Ach. prinzipiell einfach nur eine Kurzfassung von dem Anime ist. Was denkst du, was der gemacht hat? Der hat bestimmt nicht 80 Folgen mit reingenommen und hat alles adaptiert. Er hat die wichtigsten Sachen genommen. Er hat wahrscheinlich Planeten genommen, die so reingesprenkelt aus den ersten, keine Ahnung, 80 Folgen, hat die Kollision mit dem Zug gehabt, hat die ersten Planeten, die innerhalb der ersten 20 Folgen aufkommen, weil dort das meiste natürlich passiert zwischen Hauptcharakter und Mädel, und hat das Finale reingenommen. Das war's. Da hast du 2 Stunden Film, und du hast dir selber erfahren, als ob du den gesamten Anime geschaut hast. Ah gut, Das ist danke. die Dann kann ich Frage ist, die wie. Serie skippen und nur den Film gucken. Danke. Natürlich kannst du. Die Ja. Frage ist, von wegen, wie magst, wie willst, wie, wie. Okay. Was für eine gute Erfahrung willst du mit dem Anime haben? Wenn du ihn von Anfang gut findest, wieso willst du nicht mehr schauen? Es gibt dir mehr Einblick in die Charaktere, es gibt dir mehr Einblick in, wie die Charaktere funktionieren, es gibt dir mehr Einblick, wie der Anime funktioniert, und am Ende hast du immer noch eine bessere Erfahrung. Wenn du denkst, es ist aus Guck, der welchem Punkt dummen ist, Grund auch das immer ist, ich nicht glaube, wert, der dann skippst entscheidende du es. Unterschied ist, dass ich der Meinung bin, dass es nicht mehr Einblicke sind, sondern es ist immer wieder derselbe Einblick. Ja, und Und da das liegst ist du das schlichtweg Problem. falsch. Gut, schön, dass wir es geklärt haben. Naja, da liegst du schlichtweg falsch, weil es nicht neue irgendwie Persönlichkeiten zugefügt werden Brauchst oder doch auch gar ist. nicht. Du hast doch Doch, nicht, du hast doch, doch genau nicht das ist einfach, du es. hast doch nicht jede einzelne Episode Wenn ich in, immer sagen wir dasselbe mal, sehe, dann ist Flashback. es halt Du hast einfach nichts Natural. Neues, verstehst du? Es ist immer Nein, derselbe Blick, ich es verstehe es sind die nicht. immer selben Aber Reaktionen, das es sind ist doch immer selben schlichtweg faktisch falsch. Dialoge. Du hast doch Natural nicht eine Episode, drückst Steuerung C, Steuerung V und hast dieselbe Episode nochmal. Wenn die Situation, mit der die Charaktere konfrontiert werden, nur minimal anders ist, dann bekommst du doch immer noch mehr Einblick in die Charaktere. Wie geht Hauptcharakter XY mit Charakter XY um? Von wegen, wenn sie diesen Auftrag bekommt. Das muss nicht immer interessant sein. Es gibt bestimmte Episoden, wo du keinen neuen großen Einblick bekommst. Aber du kannst das nicht abschreiben von wegen, es ist immer dasselbe. Das würde einfach nur es sagen, macht doch keinen Unterschied. Es macht doch keinen Unterschied, ob er jetzt den Handwerker von der Glasfaktorie irgendwie zuschaut oder einer Bäckerin und dann derselbe Fazit zieht, oh, die arbeiten so hart, dann strenge ich mich auch mehr an. Das macht doch keinen Unterschied. Ja, aber daraus ist das ist doch einfach Minuten Episode nur zusammengesetzt. Doch. Das mit dem Glasmacherei wurde gemacht, hast du 20 Minuten auf jeden Fall. Und dann hast du noch sicher noch zwei, drei, die genauso sind. Wir haben jetzt einfach nur dieselbe Geschichte, bloß ein Charakter, zwei Charaktere geändert und vielleicht auch der Handlungsort. Aber im Grunde ist es genau dieselbe Geschichte. Es ist genau das Gleiche. Ich weiß, wie es sich anfühlt, gegen Wände zu reden. Es ist faszinierend. Lassig, hör zu. Wir haben den Podcast gerade erst angefangen, du realisierst. Von wegen, weil wir jetzt bisher nur Aria angefangen haben zu bequatschen. Wollen wir weitergehen und das. Weißt du was, wir machen einen reinen Podcast. Von mir aus auch rein auf meinem Channel und nicht unter dem Namen Quasselstrip-Podcast, wenn du möchtest. Rein auf meinem Channel. Wir diskutieren rein Aria. Ja, da muss ich halt noch Origination und das andere Gedöns. Avernia. Avernia ist eine 3 Folgen OVA, das ist prinzipiell das Finale. Ja, kann ich machen. Mhm. Ja. Können wir machen, habe ich kein Problem damit, ja. Gut, nur damit wir weiter im Skript irgendwo weiterkommen, weil wir reden schon seit Ewigkeit über Aria. wir haben jetzt, glaube ich, geredet. Und das Problem ist für mich, ich kann auch nicht großartig jetzt in Details gehen und so weiter, wie gesagt, weil ich Origination schlichtweg nicht spoilern will. Ich nicht mal, weil es um dich geht, sondern auch wegen Zuschauern und so Geschichten. Ja, dann darfst du mal sagen, dass du mich triggern, wenn du willst. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas habe, mit dem ich dich triggern kann. Weil du hast Kimonosume gesehen. Also können wir die nächste halbe Stunde diskutieren. Es gibt gar nicht viel zu Kimonosume zu sagen, weil Kimonosume war schlichtweg einfach nur flatschlecht, meiner Meinung nach. Aber Kimonosume ist eigentlich auch kein Anime, über den ich großartig reden will, ehrlich gesagt. Das ist ziemlich. Ich weiß es nicht, gestern, als ich ihn geschaut habe. Und ich sag mal, war von Anfang an eine uninteressante Prämisse. Ein bisschen Hintergrundgeschichte reingeschmissen, die historisch war. Und im Endeffekt ist es alles an schlechter Comedy und schlechtem Directing auseinandergefallen. Vor allem, Kimonosume ist allerdings ein gutes Beispiel für mich, weil was ich öfter online sehe, wenn man sich Anime anschaut, wie wie Utena beispielsweise. Utena, Princess Tutu, jeder Chef-Anime, von wegen, wenn man über abstrakte Animationen redet. Vor allem bei, oh mein Gott, der, war es nicht Satoshi-Kon, der, warte. Der was? Kimonosume ist von Yuasa. Ach, Yuasa, fuck, ich verwechsel die gerne. Yuasa. Von wegen, okay. Schauen wir ganz kurz mal auf Yuasa. Was hat Yuasa so gemacht? Weil man hört Tatami Galaxy, Kaiba, Ping Pong Reanimation und Mind Game. Man muss Yuasa geschaut haben. Ich will aber die komplette Liste direkt vor mir haben. Warte. Die relevanten Werke gerade alle aufgezählt. Gut, ich will sie trotzdem vor mir haben. So, und dann hat man, sagen wir mal, Werke wie Kaiba. Und bei Kaiba kann man erklären, wieso man diesen Animationsstil gewählt hat, ne? So, dann gehen wir weiter. Ping-Pong fand ich gut, aber nicht echt? So gut, wie es. Ja, aber nicht so gut, wie es gehabt wird. Ich fand den, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe den sogar mit einer 7 von 10 bewertet. Tatami Galaxy ebenfalls. Aber das Problem ist, wenn ich mir diese Yuasa-Werke anschaue, ist, dass Kimonosume hat. Ich erkenne nicht den Wert dahinter, dass man diesen absolut widerwärtig. Und das war wirklich einfach nur qualitativ extrem niedrig. Also es sah nicht gut auf seine eigene Art und Weise aus wie Tatami Galaxy oder Kaiba. Der Zeichenstil von Kimonosume war einfach nur scheiße. Ich meine, man kann es nicht mal mehr abstrakt, denn es sah einfach nur shit aus. Und das, genau, ich glaube, ganz ehrlich, Kimonosume. Wie ich Screenshots in den Discord geschickt habe, wie beispielsweise die Szene, wo er einfach am Stuhl gefesselt ist und geschmissen wird und alles, was man hat, ist eine Kampfszene aus 3 Frames prinzipiell, wo Leute festgefesselt am Stuhl da irgendwie kaputt kickt. Oder wo er seine komische Ische in dem Riesenrad vögelt. Und man dann einfach nur ein Kloster hat, wie sie komplett durchgenagelt, halb verwandelt in dem Waggon sitzt. Es hat keinen Wert. Und das ist so ziemlich das, was vielleicht in einem Wort aussagt, von wegen, wie ich Kimonosume sehe. Kimonosume versucht so viel mehr zu sein, als es eigentlich ist, weil es versucht, sich zu verkaufen als kein halbwegs tiefgründiges Werk, als Avantgarde-Romanze. Und im Endeffekt, es ist eine extrem mittelmäßige Action-Story mit ein bisschen Romanze sprinkled in. Unglaublich grauenvolle Comedy, schreckliches Finale. Und der Animationsstil versucht dich prinzipiell anzulügen, indem sie sagen von wegen, oh schau, das hat alles einen Grund und einen Zweck und wir versuchen ein bisschen artsy zu sein, aber im Endeffekt ist es komplett wertlos, weil die gesamte Show komplett wertlos ist. Insofern zweimal nein, weil der Artstil ist einfach nur fehlendes Geld. Das hat nichts mit bewusster Entscheidung zu tun. Das siehst du unter anderem. Doch, warte, lass mich doch mal einmal ausreden, meine Fresse. Arsen, halt doch mal einmal die Fresse und lass mich mal 5 Minuten ausreden, damit auch überhaupt mal weiß, was mein Argument ist. Junge. Erzähl, bitte. Fehlendes Budget sehe ich nicht als Argument. Also nee, es ist auch kein Argument, dass es gut oder Zeichenstil ist, sondern das ist nicht gewollt, dass der so scheiße aussieht, sondern der sieht so scheiße aus, weil die kein Geld hatten. Das siehst du unter anderem darin, dass ich glaube Episode 11 oder so zum Beispiel deutlich besser animiert ist als, weiß ich, Episode 6 oder 5 oder was auch immer. Du hast unglaubliche Schwankungen in der Qualität der Animation. Du hast teilweise total inkonsistente Handhabung, was die Farben angeht. Du hast am Anfang, ich glaube die ersten 3 Folgen, da hast du gefühlt 5 Farben, maximal. Und dann hast du halt einfach mal eine andere Folge, wo du deutlich, deutlich mehr Farben hast. Du hast Szenen, wo die da durch den Salzsee mit dem alten Paar fahren, wo du halt einfach echt nur das Auto hattest und der Hintergrund nichts war. Also wirklich nichts. Und das liegt halt einfach daran, dass sie kein Geld hatten. Das hat nichts damit zu tun, dass Yuasa da versucht hat, irgendeinen Stil zu etablieren oder so. Da tust du viel zu viel Gedanken hineininterpretieren. Das war einfach kein Geld. Mehr nicht. Und das kannst du auch verstehen, mal, wenn du die grundsätzliche Idee, wenn du die Grundidee an irgendein Studio, also nicht Studio, sondern irgendeinen Fernsehsender verkaufst, würde dir den Vogel sagen, dafür gebe ich dir nicht mehr als 5 Euro. So gefühlt. Geschenkterweise, dann es, sagen wir. Darf ich doch einfach sagen? So. Ich finde nämlich, es sieht nämlich genauso aus, wie du ein Storyboard machen würdest. So von den Art der Zeichnung, wie halt, du siehst halt teilweise echt, dass du, weiß ich, zum Beispiel, dass der Finger noch so im Großschliff war, dass da noch nicht die Linien nachgezogen worden sind, sondern so. Ich habe einfach nur ein Storyboard gehabt, wo dieser komische Riese, der in das Apartment schaut und du hast einfach gesehen, von wegen, wie das Auge von der Blonden komplett links prinzipiell schon an ihrem Ohr war und das rechte eigentlich proportional in so Geschichten. Ja. Aber ich sag mal, es ändert nicht wirklich was. Ich meine, ob dich der Anime versucht anzulügen, indem er deep ist, und das kann man entschuldigen, weil es ist Yuasa und Yuasa hat so einen Animations-, nicht exakt den offensichtlich von Kimo Nozome, weil der ist halt, wie gesagt, einfach nur scheiße. Aber okay, sagen wir mal, das Budget, das ist eine Entschuldigung für das Studio, aber das macht den Anime in keinster Weise besser. Doch, okay, gut, weil das, was du nicht, ich glaube nämlich an der Qualität, was dir präsentiert wird. Der Anime sieht immer noch scheiße aus. Ja, der Anime sieht immer noch scheiße aus und um die Action geht es nicht. Und das ist der Punkt. Es geht im Anime prinzipiell. Da wird auch viele Action sehen. Und wenn du sagst, die Romanze zerbricht später in vieler Art und Weise an der extrem schlechten Comedy und an der overarching Story, wo sie eigentlich herkommt, von wegen, oh ja, die Vereinigung der fucking Monster, wie auch immer sie nochmal hießen, das waren Kimonosome, glaube ich, wortwörtlich. Nee, Kimonosome war diese Technik. Oh, stimmt, das war die Taktik. Wo du die Arme abschneidest von dem Monster. Im Kimonosome geht es darum, was die Menschen sowohl wortwörtlich als auch im übertragenen Sinne zu Monster macht. Du hast die einen, die das aus Gier, aus Eifersucht oder aus Neid tun oder aus was auch immer. Und du hast halt auch die Monster, die weiß nicht, wie die jetzt heißen, weiß ich auch gerade nicht. Die Menschenfresser heißt in der deutschen Übersetzung. Die präsentiert, also die Hauptmenschenfresser, das sind eigentlich alles coole Dudes, mehr oder weniger. Nein, holy shit. Ey. Haben wir denselben Anime geschaut? Ich kann absolut nicht nachvollziehen, dass das der Punkt des Anime sein soll. Kann ich wirklich nicht. Ich sehe nicht, wo du das rein interpretiert hast. Was ich gesehen habe in Kimonosume war in vielerlei Hinsicht eine reine Geschichte von einfach seiner Story von sagen wir mal, es ist schwer zu sagen. Es war primär ein Romance-Anime. Würde ich sagen. Nee. Das ist vielleicht in den ersten drei Folgen. Das kann etwas anderes sein, was du gesehen hast, aber das ist der Vibe, den ich komplett durch den Anime bekommen habe. Ich würde sagen, er ist ein grauenvoller Romance-Anime. Ich würde auch sagen, dass. Aber warte mal, die Monster sollen coole Dudes sein. Erinnerst du dich an die Szene, wo sie den das erste Mal gefangen haben, wo er den Streit von ihr hatte? Und man hatte die eine Folge, was auch einer der absolut gigantischen No-Gos ist in egal welchem Anime. Von wegen, wo du einfach nur 20 Minuten hattest, prinzipiell, wo er gefoltert wurde, auf die seltsamsten Art und Weisen, während der fette Monsterboss hingegangen ist, von wegen, hat gesagt, von wegen, oh, du bist schwanger, hä? Es ist meins, hä? Weißt du, wie ich dich doch gefickt habe? Und dann kommt der Kameraschnitt, wo du ihn siehst, wie er irgendwie nackt angezappelt da gefangen ist, und muss sagen, von wegen, oh ja, und mit dieser Droge, die hat jetzt den Effekt, als ob es aus einem schlechten Fanfiction stammt. Weißt du? Und also, das hat sich durch das gesamte Finale durchgezogen. Es war grauenvoll, absolut schrecklich. Mal ganz davon abgesehen, dass du extrem wenig Exposition zu den Nebencharakteren hast, was vieles getötet hat. Sagen wir mal, die ersten drei Folgen gingen ja einigermaßen noch um die generelle Hauptgeschichte von der Monsterjäger-Organisation, nenne ich es mal, weil ich mich selber nicht mit dran erinnere, wie sie sich genannt haben. Kifuken, glaube ich. Dann gab's ja, dann ist er weggerannt mit ihr, weil es aufgeflogen ist, dass sie ein Monster ist, und er hat sich trotzdem für sie entschieden. Das Problem war, was für mich, wo es angefangen hat, wo der Anime wirklich in sich zusammengebrochen ist, für mich zumindest, war beispielsweise in einer Szene, wo ich habe es gerade eben referenziert gehabt, wo sie in diesem komischen Vergnügungspark waren, dem stillgelegten. Sie haben einen Streit, er nagelt sie, und dann taucht auf einmal jemand von dieser Organisation aus, die eine Tuse, die ebenfalls auf ihn steht. Ri. Und die haben, ja, und die haben einfach 10 Minuten, wo sie einen riesigen Catfight haben, wie sie ihn nageln will, und sie vergleichen Brüste und sie fragen ihn beide, oh, wen magst du von uns lieber? Als ob es von dem schlechten 2012 Kyo Animation Anime stammt, weißt du. Völliger Schwachsinn. Und das, was es wirklich tötet, ist, du hast keinerlei Kontext zu ihr. Wieso würdest du dich um sie jucken, wenn alles, was wir bisher gesehen haben, ein wenig grundlegende Hintergrundstory ist zu dem, wieso diese Organisation überhaupt existiert, und zu den beiden, die einfach ein wirklich, wirklich schlechtes Romance-Paar abgeben. In einem noch viel schlechteren Anime. Und dann kam erst der ganze Teil mit den eigentlichen Monstern dazu, der den Anime komplett für mich umgebracht hat. Weil, wie gesagt, allein diese Folter-Episode war ein absolutes No-Go für mich. Ab dem, also, ich hätte dem Anime eine 1 von 10 geben können, wäre es um Enjoyment gegangen. Das mit der Folterszene, was du da aber entweder ausgeblendet hast oder vergisst oder was auch immer oder ignorierst, ist, dass sie ihn halt psychisch gefoltert haben und nicht tatsächlich. Sie haben ihm ja nicht tatsächlich die Arme abgeschnitten. Und das macht es einfach sehr viel sinnvoller oder sehr viel Luxus. Lass mich doch mal ausreden. Lass mich doch mal ausreden. Aber du verpasst den Punkt, den ich versucht habe anzusprechen. Nee, du verpasst den Punkt, den ich hier gerade machen will. Es ging nämlich gerade darum, dass die coole Dudes sind, weil er lässt ihn ja im Endeffekt frei, er zeigt ihm den Ausweg, er hat überhaupt kein Problem mit ihm als Person oder so, sondern es geht darum, dass er glaubt, dass die Hauptfigur, wie auch immer sie heißt, Namen habe ich auch schon wieder vergessen, Teil von dieser Organisation ist, die sie jagen. Er foltert ihn, weil es für ihn wichtig ist, dass er herausfindet, was seine Informationen sind. Und nicht, weil er irgendwas persönlich gegen ihn hat. Im Endeffekt lässt er sie und er lässt die beiden frei und kämpft noch gegen diesen Oder und so weiter. Das heißt, er ist an sich jetzt, die Folterszene ist für ihn persönlich rein technokratisch oder wie man es rein praktisch einfach nur. Es hat nichts damit zu tun, dass er ihn gerne foltert. Aber das ändert doch nichts, das hat doch gar nichts damit zu tun. Es ändert doch nichts daran, dass du eine Folge einfach nur aus Torture Porn hast. Das ist doch nicht mal eine Folge, das sind vielleicht 5 Minuten gewesen. Das sind mehr als 5 Minuten, ich meine, die gesamte Folter, es ist nicht so, als ob sie keine 10 Minuten Screentime haben, um wie er da rumzappelt. Sie brechen es ab mit teilweise, wie gesagt, den Szenen, wie sie beispielsweise in ihr komisches Bad und der fette Spaß da und kommt von wegen, ah ja, ich will dein Arschloch. Aber das ändert nichts an der Kritik, die ich dann habe. Von wegen, es ist immer noch eine Folge von wegen einfach fucking Torture Porn. Ob man das jetzt physisch sieht oder nicht, spielt erstmal absolut keine Rolle, weil es immer noch einfach narrated ist von wegen, oh ja, und jetzt machen wir das und die, das ist das und das und das hat jetzt den Effekt. Und da hat man immer noch die Bilder von ihm, wie was da eigentlich tatsächlich vor sich geht. Ich habe gerade vergessen, kannst du nochmal das Erste, was du genannt hast, wiederholen? Ich hatte noch irgendeinen anderen Punkt, aber ich habe gerade den Faden verloren gehabt. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, was du meinst. Wir haben uns da gerade. Irgendwas hast du noch angesprochen gehabt, was ich wirklich. Ach so, du meinst du jetzt das vor ein paar Minuten oder was? Am Anfang war das. Genau. Das, im Grunde geht es darum, dass du zeigst, wie Leute zu Monstern werden. Nein. Ja, das sehe ich schlichtweg nicht. Tut mir leid in der Show. Aber das ist nicht das, was ich gemeint habe. Aber fuck. Dann weiß ich auch nicht gerade, was du meinst. Das ist nämlich der Punkt, den ich meine. Das kannst du zum Beispiel kannst du das daran festmachen, dass du halt dieses alte Paar hast, was eigentlich vollkommen zufrieden ist mit ihrem Lebensstil. Die sind eigentlich vollkommen zufrieden, aber die wollen halt, also die Frau will wieder sehen können, er will wieder laufen können und das halt einfach so eine Gier oder so, so nicht dieses Zufriedensein mit dem, was man hat, was halt oder wie auch immer der hieß oder keine Ahnung, der komische Typ halt, als Teufelsfigur oder als Repräsentation des Teufels halt ausnutzt. Und das ist so. Okay, ich sag mal, du, okay, vielleicht kann man sowas reininterpretieren. Man kann vieles in alle Shows reininterpretieren. Man kann tausend Sachen nennen, worüber es in Heilbronner Rennen mehr gehen soll. Aber ich sag mal, wenn. Also ich glaube nicht, dass das hineininterpretiert ist, weil es nämlich ziemlich offensichtlich ist, wie er dargestellt wird, ist, dass er auf jeden Fall eine Art von Teufel sein soll. Ja, also das ist absolut offensichtlich. Das ist absolut nichts, was der Anime in irgendeiner Art und Weise an irgendeinem Punkt thematisiert. Die Hauptstory ist schlichtweg, wie die beiden wegrennen, wie er versucht, da irgendwie rauszukommen und dann hat man mittendrin ein bisschen Romance-Drama. An keinem Punkt setzt der Anime in irgendeiner Art und Weise einen Fokus oder gibt dir irgendwas, womit du arbeiten kannst. Das ist einfach wie, oh, es geht um die tiefe Natur der Menschen. Und... Nein, das würde ich doch. Das schlichtweg, nein, ich kann in keinster Weise sehen, wo du das herbekommen willst. Nein. Das siehst du daran, wie zum Beispiel auch der Bruder von ihm, Kusuma hieß er, glaube ich, der Langhaar-Blondie, der Technikfreak, ja, eigentlich auch nur Gutes will, aber sich dann halt vollkommen üben. Oh ja, weil es der Job ist, von wegen, oh ja, Macht kommt bei einem Preis. Und mal ganz davon abgesehen, dass er null Entwicklung hat, außerhalb von wegen, oh ja, ich will Charakter Y einfach überkommen, also opfere ich das, wo ich weiß, dass ich sowieso schon scheitern werde und bla bla bla und wir müssen irgendwo den Grund für unseren Titel von Anime herbekommen. Kompletter Blödsinn, wenn du mich fragst. Da sehe ich keine Interpretation drin. Das ist schlichtweg mehr reingelesen als das, was tatsächlich der Anime einem bietet. Völliger Blödsinn. Nee, also ich finde, das ist relativ offensichtlich, dass es darum geht, was die Menschen zu mehr oder weniger wörtlichen oder im übertragenen Sinn Monster machen. Ich finde es interessant, also, dass wir von öffentlichen Dingen reden, wenn wir vorhin die Diskussion, die wir hatten von Angel's Egg, wo es um Dinge geht, die tatsächlich existieren in einer Show, die einem präsentiert werden, weißt du, und nicht, wo man einfach in die Luft greifen muss, um irgendwas zu finden, was die Show gut macht. Ja, also wie gesagt, also ich persönlich sehe es halt da drin. Also ich weiß nicht, warum du das nicht siehst. Ich kann verstehen, dass man nicht so viel Spaß mit der Serie hat, weil sie wirklich extrem hässlich aussieht. Oh, wie geht's? Also, wie geht's und letztes Aussehen, Mann? Naja. Also dafür hast du dich sehr viel über das Aussehen ausgelassen, dass du da gesagt hast, dass es dich nicht so interessiert. Nein, weil ich darüber geredet habe, von wegen, dass ich angenommen habe, von wegen, dass es schlichtweg ein Arzt ist, den sie tatsächlich angestrebt haben und nicht das Budget kam. Das Budget ändert nichts an meinem Score, weil es offensichtlich den Anime nicht besser macht, dass sie einen Entschuldigung haben, weil das steht auch. Ist ja richtig so. Aber ich sag mal, Kimonosume, ich meine, es hat mich nicht wirklich gestört, als ich es angeschaut habe, es ist mir nur aufgefallen und dementsprechend macht es für bessere Screencaps, aber im Endeffekt, ich hätte den Anime so oder so weitergeschaut, was auch immer es für ein Arzt hat. Die Frage ist von wegen, ob sie versucht haben, damit irgendwas Spezielles zu erreichen, wie mit Kaiba oder Tatami Galaxy oder nicht. Nö, haben sie nicht. Also du kannst maximal kannst du da noch irgendwas in die Farbästhetik hineininterpretieren, aber wie gesagt, dafür war das Budget zu niedrig, als ob man das sagen könnte. Ja, und selbst wenn, war es sehr rudimentär, sag ich mal so. Ja. Geschenkt. Agree to disagree. Fuck, nein, das ist das schlimmste Ergebnis, was er haben kann. Beide verlieren, fuck. Ja, furchtbar, ne. Sollen wir weitermachen mit, ich habe deine Bewertung weißt du, vorher angeguckt. Ich wollte nicht nur über Kimonosume reden, weißt du. Ich habe deine Bewertung vom Podcast mir nochmal angeguckt und ich habe gesehen, dass du Flipflappers ziemlich gut bewertet hast. Ja. Warum? Ich hab's mit einer 5 von 10. Ich hab's mit einer 5 von 10. Es war unterhaltsam, aber es war halt auch nicht mehr. Es war schön inszeniert und so weiter. Sonst war es nicht. Zu sagen. Ich sag mal, ich hab Flipflappers, ich glaube, es ist, was drauf steht, meine Bewertung 8 oder 7. Ich glaube, 8 war's. Ich glaube, musst du nachgucken. Geschenkterweise. Ich muss sagen, mit Flipflappers. Ich habe mir jetzt Reserve nochmal angeschaut gehabt und ich habe überlegt, ob ich ihn runtersetze ein bisschen. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo sie von dem episodischen Format weggegangen sind, wo sie einfach nur jede Folge eine andere World hatten, ne? Was ich grandios fand, wo ich die 8 gegeben habe. Zu dem eigentlichen Storyfinale, wo sie erklärt haben, was in sich abgegangen ist. Und das war deutlich enttäuschender, weil ich habe mir Flipflappers angeschaut und ich habe extreme FLCL-Vibes von dem Anime bekommen. Und das hat er teilweise erfüllt und im Endeffekt habe ich gesagt von mir, okay, Flipflappers sieht grandios aus, hat geniales Directing, hat wirklich kluge und gut entschiedene Episoden für die, keine Ahnung, für drei Viertel des Anime. Und nur für das Finale, ich wollte schlichtweg keinen Score abziehen, aber ich kann schlecht drin Score für Flipflappers definitiv sehen. Ja, also ich habe halt ich glaube, der Anime hat einfach zu viel versucht. Vor allem im Ende. Das hast du richtig gemerkt, wie einfach plötzlich so 20 Sachen versucht wurden, gleichzeitig zu erzählen, die einfach nicht zusammengepasst haben letzten Endes. Also da hätte es vielleicht die doppelte Anzahl an Folgen Ganz gebraucht kurz. oder ähnliches. Ja, und was mich an Flipflappers noch gestört hat, war, dass es halt teilweise mit echt sinnlosen Referenzen um sich geworfen hat. So nur der Referenz wegen, also die eine Mad Max-Folge zum Beispiel, was zwar irgendwo, das ist halt nett, aber Richtig mal cut. ja, das war in dem Wüstenplanet. Also ich weiß nicht, ob du Mad Max kennst, Nein, aber natürlich nicht. ach so, gut. Aber das war halt relativ offensichtlich Referenz an Mad Max und ja, ich finde das immer so ein bisschen, es braucht's halt eigentlich nicht. Das ist das Ding. Es fügt dem Anime nichts hinzu und es ist halt einfach extrem anbiedernd, sag ich mal so. Würde ich nicht zu laut ausdenken, aber wie gesagt, ich habe Mad Max, die eine Referenz habe ich halt nicht gesehen, aber sagen wir mal, die ersten Folgen. Keine Ahnung, das ist, als würde man sagen, von wegen die fucking Grimm's Brother-Referenzen in Princess Tutu sind wertlos. Ich meine, Flipflap ist das kein Princess Tutu, aber naja, das ist eine Sache, die sich halt unterscheidet von Referenz zu Referenz, keine Ahnung, je nachdem, was man daraus macht. Aber ich Ich meine, fand's Princess halt. Tutu ist halt auch eine 10 von 10, ne? Wenn du das sagst. Hast Ich du es fand's halt. geschaut? Nee, hab ich noch nicht, nee. Ah, da haben wir es Nee, doch. ich musste erst so großartige Sachen wie Kimono Sumo Du solltest eher mal keinem Kimono Friends schauen. rewatchen. Ich hatte's auf der Liste einfach nur für den Podcast. Ja, weil Aber. das ist vielleicht, das ist der eine Anime, auf den ich die ganze Zeit warte, von wegen. Und dann sagst du von, oh, du hast Kimono Sumo geschaut, nicht wahr? Und ich habe gesehen, deine Bewertung mit Flipflop. Also ich sitze hier von wegen, dann reden wir über Friends, aber da hast du nicht mal geschaut. Ja, Das dann kannst ist, du ja das einen ist. Monolog halten, Nein, ich sage wenn du einfach von willst. wegen, Kimono Friends ist der beste Anime aus der letzten Season. Lustigerweise. Und das englische Video, was ich darüber gemacht habe, ist doppelt so beliebt wie mein deutsches. Gründe, wieso man es schauen soll, ist es mittlerweile der beliebteste Anime drüben. Japan. Mit Grund, nicht wie Love Life, sagen wir mal. Keine Ahnung. Schaut mein Review, lol. Gut. Ja. Hat man das auch abgehandelt? Oder sag irgendwas anderes, was du zuletzt gesehen hast, wenn du was sagen Ja, möchtest. das Einzige, was ich halt noch, die Sache ist, ich habe in letzter Zeit nicht mehr sonst viel Großartiges angeschaut. Ich glaube, den letzten Anime, oh, stimmt, doch. Ich habe Clannad geschaut, die erste Staffel. Ja, Clannad. Aber darüber lässt sich nicht viel sagen. Es ist schlecht aus dem Grund, wie es das Source Material, also das Visual Novel adaptiert hat und hat schlichtweg keinen guten Job gemacht, was das Ja. angeht. Ansonsten wäre Clannad wahrscheinlich einen Ticken besser gewesen, aber ich weiß nicht, du hast Clannad geschaut? Ja, die erste Staffel habe ich geschaut, ja. Genau. Und was Einfach ich. überflüssig. Also von vorne bis hinten ist das ganze Nein, Ding, finde ich, einfach überflüssig. nicht überflüssig, aber es ist nicht believable. Ich fand es einerseits schlecht, von wegen, dass wir gesagt haben, okay, wir sind ein Visual Novel, wir haben verschiedene Routen. Und das ist schwer zu adaptieren. Die eine Art, wie man ein Visual Novel adaptieren sollte, und die einzige Art, wie man ein Visual Novel adaptieren sollte, ist, dass man sich eine Route aussucht und daraus einen Anime macht. Weißt du? Sagen wir mal, und so sehr es mir weh tut, das zu sagen, aber sowas wie Fate, weißt du? Eine Serie ist eine Adaption von irgendeiner der Routen. Das ist in Ordnung. Und jetzt lässt sich natürlich darüber streiten, was für eine Qualität Fates hat, aber die Adaption ist richtig. Dann hat man Anime wie Grisaia no Kajitsu, die gesagt haben, okay, wir haben einen Haufen Routen und wir wollen sie alle irgendwie reinbringen. Wir machen ein Harem-Ende draus, wo wir alle Routen adaptieren und die kommen alle zum Ende. Oder bist du was wie Kleiner, die sagen von wegen, wir zeigen alle Routen. Aber man sagt, nur ein einziger ist prinzipiell Kanon, weißt du, aber sie sagen trotzdem, alle haben funktioniert. Und das ist ein bisschen blöd, wenn man sagt, von wegen, wir schreiben jedem einen Girl eine Hintergrundgeschichte, die Illusion zeigt, dass sie wirklich, wirklich fucking besonders ist, weißt du? Und auf einmal aber selbst ohne den Hintergrund einer Visual Novel ist der Anime einfach schlecht. Also das ist ja, unabhängig davon, natürlich. Ob das jetzt eine Visual Novel Adaption ist oder Grund, nicht. Ja, ist halt der Grund, wieso Clannad schlecht ist, dass es eine Visual Novel Adaption ist. Natürlich ist der Anime schlecht, ob es eine Visual Novel dazu gibt oder nicht. Aber der Grund, wieso der Anime suckt, ist, dass sie gesagt haben, von wegen, wie adaptieren wir die Visual Novel? Und sie haben gesagt, wir zeigen alle Routen, weil wir wollen keinen Content verlieren. Und das ist verständlich. Deswegen lassen sich Visual Novel generell extrem schlecht adaptieren. Ich würde eher sagen, der Grund, warum es so schlecht ist, ist, weil es versucht hat, traurig zu sein, aber das auf das so einer forced, also auf so einer gezwungenen Art und Weise wirklich krampfhaft versucht hat, mit wirklich teils unfassbar lächerlichen Szenen. Nein, das würde ich nicht das sagen. Ende, ich würde eher das sagen, das ist absolut lächerlich, wo dann die Eltern Ende bei dem Schauspiel dastehen und schreien, ah, unsere Tochter, wir glauben an dich, du schaffst es. Oh ja, gut, die das war so unfassbar schlimm. Aber das war unfassbar schlimm. Ich habe es wirklich kaum ausgehalten, bis zu Ende zu schauen. Das war schlimm, das gebe ich zu. Das ist jetzt so der Höhepunkt, aber die anderen Szenen sind jetzt auch nur marginal. Die Fuku-Hochzeit, wo sie als Geist aufgetaucht ist, von wegen vor ihrer Schwester. Es ist einfach schlimm. Vieles davon lässt sich trotzdem immer noch auf Visual Novel schieben, weil das Problem ist aus der Tatsache heraus, dass wir gesagt haben, wir machen eine Kanon-Route und das ist prinzipiell Afterstory geworden, von dem, was ich verstanden habe. Ist, dass man sagt, wenn wir haben diese ganzen Hintergrundgeschichten, die vielleicht wirklich gut sind, isoliert, weißt du, wenn man nur eine Route spielen würde in dem Novel, dann hat man auch, sagen wir mal, hätte man daraus 24 Episoden gemacht, du hast 24 Episoden nur mit dem Charakter und dann hätten die tatsächlich dramatischen Szenen viel mehr Impact. Aber ich sag mal, ein gutes Beispiel für das, was du gerade gesagt hast, und ich stimme dir zu, ist Fuku, also die erste, ne, die eigentlich im Koma liegt. Spoiler, Spoiler. Ey, das ist so lange her, dass ich das gesehen habe, komm mir jetzt nicht mit Namen. Du erinnerst dich an das Small Girl mit die ganze Zeit Starfish. Also ich erinnere mich an das kleine Mädchen mit dem Stern, die einen, die irgendwie immer zugetreten hat und das Main Girl. Das ist alles, woran ich mich nur so grob erinnern kann. Kleines Mädchen, die Sternfische schnitzt. Sie lag im Koma die ganze Zeit, das ist der Plot-Twist und versucht trotzdem als prinzipiell Geist Leute zu der Hochzeit ihrer Schwester zu bringen, die an der Schule stattfinden soll, indem sie Starfish schnitzt. Und das Drama daraus ergibt sich, dass sie die ganze Zeit, dass sie zunehmend vergessen wird mit jedem Tag, weil sie eigentlich gar nicht existiert offensichtlich, ja? Weil sie prinzipiell, nennen wir es einfach mal, prinzipiell tot ist. Und sie ist die erste Route, die adaptiert wird. Und was sagt man danach von wegen, hat diese extrem seltsame Szene sowieso schon, weil man sich überlegt von wegen, okay, wie gut ist die Idee von einem Geistergirl. Okay, gut, macht man trotzdem. Erste Route, die adaptiert ist, Folge 12 oder so, ist es, glaube ich, zu Ende. Und was sie dann gemacht haben, ist, die machen es zu einem Running Gag, dass Fuku die ganze Zeit einfach hin und wieder mal auftaucht für so einen One-Line-Fucking-kurzen Gag. Wo sie dann sagt von wegen, oh, Fuku ist hier. Und das war's. Sie machen prinzipiell eine Punchline aus dem, was sie zuvor verkaufen wollten, als extrem trauriges Finale, weißt du? Schlechte Punchline, den man merkt. Eine ganz schlechte. Was die Sache mit Clannad ist, von wegen, Charaktere sind nicht gut geschrieben. Das kommt größtenteils darauf runter, was du gerade gesagt hast, mit den Eltern, die auftauchen, weißt du. Jeder einzelne Charakter kommt, und tut mir leid, wenn ich das so sage, aber hochautistisch rüber, weißt du. Du hast ein Harem aus einfach wirklich, also aus Vollidioten, wenn man es prinzipiell ausdrücken würde. Das ist aber nicht autistisch, aber okay. Ich meine, es sind Vollidioten, keine Autisten, aber egal. Bibliothek-Girl war autistisch, okay? Okay. So, schön, dass du den Witz von mir erklären musst. Wie dem auch sei. Danke, jetzt habe ich den Faden verloren. Das war mein Ziel. Es sind einfach die Charaktere sind ohne Persönlichkeit einfach so. Die Charaktere sind nicht gut geschrieben, die sind größtenteils maullastig und was ist halt absolut tötet. Und ich meine, Clannad hat gute Szenen gehabt. Clannad hat auch gute Routen gehabt. Aber das, was es getötet hat, ist, dass sie gesagt haben, von wegen, okay, die gesamte erste Staffel sind prinzipiell, ist der gesamte Content reingequetscht in 20 Episoden und danach fokussieren wir uns auf eine tatsächliche Story. Weil das funktioniert schlichtweg nicht. Drama, was vielleicht tatsächlich traurig sein könnte oder impactful sein könnte, geht schlichtweg verloren, spätestens eine Folge, nachdem es fertig ist. Und die ganzen anderen Charaktere geraten einfach in die Vergessenheit, weißt du? Es geht nur um das eine Girl, was gerade im Vordergrund steht und die prinzipiell To-Be-Freundin vom Hauptcharakter. Alle anderen sind völlig egal. Und dementsprechend geht der ganze Einfluss verloren, den der Anime eigentlich haben braucht. Und das wird vielleicht mit After Story besser sein, weil After Story ist ja dann die festgelegte Romanze. Wer weiß, ich werde es noch schauen. Nach Space Battleship Yamato und danach schaue ich wahrscheinlich erst Macross. Danach kommt wahrscheinlich After Story. Ja, es wird auch immer gesagt, dass After Story besser sein soll, aber. Nach den Scores, die ich gesehen habe auf meiner Liste von Leuten, die keine Scheiße bewährt haben, na, trotzdem, After Story ist extrem gut ausgefallen. Ja, die Motivation für mich anzuschauen. Es war nicht grauenvoll. Es war einfach nur. Ach doch, ich fand's schon recht. Ich fand's zumindest anstrengend. So wie Space Battleship Yamato. Ey, ich fand's am Anfang nicht schlimm, aber der schlimme Teil, der kommt noch. Ja. Ich werde schon sehen, von wegen, ob du wieder einfach nur Scheiße laberst, wie immer. Ja. Dann machen wir mal mit was weiter, was ich gesehen habe. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig, was das angeht. Showa Genroku Rakugo Shinju. Überbewertet, aber gut. Ja, ich habe es, glaube ich, mit einer 7 von 10, ja, mit einer 7 von 10 bewertet. Es ist halt ein echt solide gemachter Anime. Aber er ist nicht die Mother Lord, die Leute verkaufen wollen. Ich meine, ja, Staffel 2 fand ich muss sagen, ich fand Staffel 2 ein bisschen schlechter als die erste. Staffel 2 habe ich nicht gesehen, aber ja. Okay, achso, gut, dann reden wir halt nur über Staffel 1. Es ist ein bisschen ähnlich wie Funeva Amo. Funeva Amo finde ich auch hart überbewertet, aber von derselben Qualität wie Showa. Das dazu kommen wir noch, weil ich fand Funeva Amo deutlich, deutlich besser und deutlich geiler. Ich fand Funeva Amo ehrlich gesagt einfach auch völlig uninteressant. Von der reinen Prämisse allein schon her. Und das ist echt problematisch, wenn man einen Slice of Life Anime hat. Slice of Life lebt dafür, dass du entweder einen Gimmick hast, den die Show interessant macht, wie sagen wir mal Flying Witch, weißt du, schmeißt einfach nur Magie mit rein und kannst darauf deine Folgen ein bisschen aufpeppen. Oder du musst eine interessante Prämisse haben, wie beispielsweise Barakamon, wo es den Typ geht, der sich versucht, auf einer Insel zu regulieren. Problematisch ist es, wenn du Slice of Life schaust, dass einfach eine Prämisse hat, die dich nicht interessiert. Weil die Show kann so gut geschrieben sein, wie es will, du wirst es einfach. Es resoniert trotzdem nicht mit dem Zuschauer, weißt du? Und dann lässt es sich auch extrem schwer auf das Writing zurückschließen, weil Slice of Life Writing generell ist schwer durchschaubar, außer du hast eine Show wie Haibana Renmei, wo es nur darum geht, dass du tatsächlich einen Punkt drüber bekommst in einem einigermaßen, eben in dieser Art von Setting, weißt du? Ja, ich fand eher das Problem bei Show war, dass einfach keinerlei richtige Spannung aufgekommen ist, so was, es hat immer versucht zu suggerieren, vielleicht schaffen sie ja doch nicht mit ihrem Rakugo und wenn sie es nicht schaffen, dann ist ja alles ganz furchtbar und so weiter, aber es ist halt nie rübergekommen bei mir, was zum Großteil auch daran lag, dass du halt mit der ersten Folge alles gespoilert hattest, mehr oder weniger. Ja, das ist schlimm. Was das Ende angeht. Das ist so grauenvoll, ich hasse Anime, die das machen. Was an sich, finde ich, gar nicht so schlimm ist, weil nach der Argumentation wäre dann auch jede Serie nach einem Rewatch scheiße. Und das wäre halt Quatsch irgendwo. Nein, das Problem ist gar nicht. Du nimmst das Finale weg, bevor du es überhaupt geschaut hast. Das ist das, ja, das aber Problem. Und damit ist der Payoff dann. Grave of the Fireflies. Ein Riesengrund, wieso Grave of the Fireflies für mich eine 2 von 10 ist. Der Start. Der Start von der Show. Ja, aber du nimmst den Payoff vorne weg. Kannst du doch auch sagen, wenn du dir eine Serie nochmal anschaust, dann weißt du doch auch, wie es ausgeht. Zum Beispiel ja, Redline. Aber wie Redline ausgeht. Ja, aber es funktioniert trotzdem, der Weg dahin geil ist. Das ist nicht gemacht vergleichbar. Das ist nicht, weil die Gründe sind nicht dieselben. Du schaust eine Show, das erste Mal, wenn du eine Show schaust, du hast vielleicht eine Grunderwartung, aber ein Rewatch. Wieso schaust du ein Anime, den du bereits completed hast? Das ist eine komplett andere Schiene, wie du die Shows angehst. Ich schaue Redline beispielsweise, weil einfach nur Sensory Overload ist. Weißt, ich habe einfach Fun mit der Show. Ich liebe die Musik. Es ist eine Show, die einen soliden Plot hat, der trotzdem nicht langweilig wird, wenn man ihn immer und immer wieder schaut. Hätte ich Redline das erste Mal längst geschaut und ich wüsste das Ende schon, ich denke, es hätte nicht zu viel geändert, weil Redline schlichtweg nicht so stark auf das Ende ausgelegt ist. Man weiß, dass die Redline natürlich gewonnen wird. Offensichtlich. Meine Güte. Und es liegt eher an den spezifischen Rennen. Aber sagen wir mal, eine Show wie. Sagen wir mal, ich wüsste das Finale von Haibana Renmei schon. Und die hätten es an den Anfang der ersten Episode gecatcht. Der Anime wäre wirklich deutlich schlechter für mich gewesen. Aber ich kann Haibana Renmei trotzdem rewatchen. Weil die Story einfach trotzdem enjoyable ist. Selbst wenn ich jetzt das kenne. Aber wenn du das als erstes wegnimmst, das funktioniert nicht mehr. Sehe ich anders, weil wenn du dann das vorne wegnimmst und dann nochmal schaust und nochmal. Wie gesagt, du weißt ja das Ende jetzt schon von Haibana Renmei. Das wäre ja, ist halt im Prinzip, dein Wissensstand ist der gleiche, wie wenn die Serie das vorne wegnehmen würde. Der Wissensstand ist der gleiche. Es geht nicht um deinen Wissensstand, es geht um die Gründe, wieso du Rewatch, beziehungsweise wie du an ein Anime rangehst, wenn du das erste Mal schaust. Das ist ein komplett anderes Mindset. Ich gehe ja nicht an Haibana Renmi, an meinen Rewatch, weil ich mir denke, oh, ich bin jetzt richtig interessiert daran, herauszufinden, was hinter der scheiß Mauer liegt. Weißt du, ich schaue Haibana Renmi, weil ich vielleicht denke, vielleicht finde ich irgendwo ein Detail oder ein anderes. Oder ich will es einfach nochmal neu schauen, weil ich mein Gedächtnis auffrischen will. Aber ich gehe da nicht ran und sage von wegen, oh ja, ich fange jetzt die gesamte Journey nochmal von vorne an, wie du an jeden Anime frisch rangehst. Redline ist eine Ausnahme, das würdest du auch nicht wissen, wenn du Redline das erste Mal schaust. Wenn du Redline noch nicht geschaut hast und du kennst das Finale, du könntest genauso gut sagen von wegen, oh ja, jetzt kenne ich das Finale, jetzt will ich Redline gar nicht erst schauen, obwohl du gar nicht erst weißt von wegen, was die Show eigentlich an Sensory Overload bietet. Fucking ja, vielleicht, der Anime. Ja, vielleicht gehe ich da auch einfach ganz anders ran, weil ich persönlich setze da nicht so viel Wert drauf, wie jetzt die Geschichte am Ende ausgeht. Und ich finde es auch ehrlich gesagt mittlerweile immer nerviger, wenn ich es nicht weiß, weil ich dann immer viel zu sehr drüber nachdenke, welche Wendungen die Geschichte dann nehmen könnte und mich halt eben nicht auf die Details konzentrieren was ich deutlich interessanter finde. Das kann ich auch null nachvollziehen, absolut gar nicht, aber geschenkt. Wird das nicht, dass ich noch auf Ankopf von wegen, wie du an die Show rangehst. Das Problem ist eher, das Problem eher, wie die Serie Showa das vorne wegnimmt, ist eher der Punkt, der mich stört, weil du hast zum Beispiel ein Ende, wenn du das Ende vorausnimmst und es relativ explizit ist, also es wird relativ klar, was der Endpunkt ist und so weiter, dann ist das meiner Meinung nach nicht so ein Problem. Aber wenn es so vage gehalten wird, und zum Beispiel ein super Beispiel, auch wenn ich selber nicht geschaut habe, aber jetzt ist ja hier Naruto weitergegangen mit Boruto und in der ersten Folge gibt's irgendwann einen Kampf und du weißt halt überhaupt nicht, was irgendwann da mal passieren wird, ohne irgendeinen Kontext, ohne irgendein Build-up oder irgend sowas, sondern ist halt einfach so, irgendwann wird irgendwas Schlimmes passieren. Und genauso ist Showa. Du weißt, irgendwann wird diese eine Figur sterben. Und das funktioniert meiner Meinung nach einfach nicht, wenn du dann deine Spannung irgendwie in der Dynamik der Figuren ausbauen willst, weil dein Fokus komplett davon weggelenkt worden ist, weil du weißt, die Tochter behauptet halt, ich keine Ahnung, wie er hieß, Yuka oder irgend sowas, keine Ahnung. Der schlecht gelaunte hätte ihren Vater umgebracht und so weiter. Und dann denkst du, wie ist es dazu gekommen und so weiter. Und das lenkt einfach viel zu sehr davon ab oder verschiebt den Fokus auf etwas, was die Serie eigentlich gar nicht versucht zu sein. Ja, nee, keine Ahnung. Kann ich nicht großartig drüber reden, weil du gerade nur darüber redest, von wegen, wie du es natürlich dann aufgenommen hast. Ich sage einfach nur generell von wegen, ich habe noch keinen Anime, glaube ich, gesehen, der das Ende vorweggenommen hat und wo es der Show irgendwas dazu gesetzt hat, mal abgesehen davon, ob die Show gut oder schlecht ist. Und die meisten waren schlecht. Wie gesagt, Castle Point, Grave of the Fireflies. Bei Showa, nochmal auf Showa zurückzukommen offensichtlich, eine Sache, die ich dort ein bisschen schade finde. Ich meine, ich sehe nicht wirklich den Appeal hinter Showa, von dem, was ich so gelesen habe. Es soll dieses Meisterwerk an Writing sein, das sehe ich auch nicht wirklich. Aber was mir ein bisschen aufgefallen ist und was ich extrem interessant irgendwann im Anime fand, ist, dass ich denke, es geht extrem viel sowieso schon an der Show verloren, wenn man sich mal die tatsächlichen Theaterstücke ansieht. Einfach an Übersetzung, weißt du? Weil ich schätze mal, Theater wie diesmal in Sachen Comedy und so weiter geht so stark von Wortspielen aus und von Rhythmik und was weiß ich noch alles. Und da hat man einfach so ein Pseudo-Fan-Sub, weißt du? Horrible-Subs oder sonst was vor allem stehen. Und ich denke mal, da geht ein extrem großer Appeal von der Show verloren. Weißt du, du schaust diese Comedy an und du siehst, wie die Audience von wegen lacht und tolle Referenzen werden umgeschmissen und du raffst es einfach selber nicht als Zuschauer. Und das, was übrig bleibt, ist dieses halbe Drama von eben deren Slice-of-Life-Aspekt, klar, ne? Und das hat für mich einfach nicht gereicht, um interessiert an Showa zu bleiben. Ich habe die erste Staffel fertig geschaut und es war, glaube ich, eine 6 von 10. Die zweite habe ich auch schon angeschaut und ich habe gedacht, okay, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo die Story schon zu lang läuft, die von Anfang an nicht so gut war, die zwar gut war, aber nicht so gut, dass ich sagen würde, ich bleibe interessiert für 2 Staffeln. Dementsprechend habe ich auch mein Interesse relativ zügig verloren in der 2. Staffel Showa. Ich finde, das mit den Theaterstücken war für mich jetzt nicht so das Problem. Das sagt jeder, mit dem ich darüber rede. Ja. Ist irgendwie, also vielleicht stehe ich mit der Meinung komplett alleine, was es sein mag, weil anscheinend hat niemand den Eindruck, dass die Theaterstücke in irgendeiner Art und Weise, dass irgendwas fehlt, weißt du, dass sie. Und ich meine, man schaut sich 10 Minuten teilweise an einem Rakugo-Stück an, manche Episoden. Und ich sitze da und ich denke mir einfach nur, okay, ich sehe, wie dieser der Charakter vorträgt. Und oh ja, ich erkenne, er ist nervös und die Körpersprache hakt ein bisschen. Aber der Sinn dahinter bleibt irgendwo auf der Strecke. Und ich glaube, das ist nicht gewollt. Ich denke mal, dass man tatsächlich was rüberbringen, wenn wir den Charakter Stück nehmen im Original für die japanische Audience. Ja, ich glaube, es ist halt einfach dazu da, dass du dir ein Rakugo-Stück anschaust. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch so ein bisschen das Abfeiern von der Theaterform ist. Natürlich, Also, aber das bleibt halt irgendwo hängen, weil wir es nicht wirklich verstehen. Für uns ist es einfach nur eine extrem schlecht erzählte Geschichte, weißt du, weil wir verstehen keine Lyrik von denen, wir verstehen die Wortspiele nicht, die da vorkommen. Wir verstehen nur den absolut pursten Kontext. Und das funktioniert schlichtweg bei Poetik, was wahrscheinlich Rakugo auch man sehen kann, dass es vorgetragenes Theater wahrscheinlich sein wird. ich fand das zumindest persönlich nicht so unnachvollziehbar, sag ich mal so. Ja, Also wer ich konnte weiß. mich da relativ gut mit den Geschichten arrangieren. Ich fand viele auch spannend und manche auch sogar lustig tatsächlich. Ich nie, Also nicht einmal. Aber wie gesagt, es mag ein Problem sein, dass nur ich mit dem Anja, weil ich habe noch nie jemanden gehört, der mit mir in dem Punkt übereingestimmt hat. Wer weiß, vielleicht ist es nur ein Problem, was ich sehe. Meine Güte. ich Mag finde sein. halt, was die Serie auch ein bisschen kaputt, also nicht kaputt macht, aber was es halt zum rein Zuschauen nicht so interessant macht, ist, dass es halt relativ wenig krasse Wendungen gibt oder sowas, sondern das ist halt alles sehr straightforward, würde man sagen, wahrscheinlich. Also es ist halt alles wirklich wie mit einer Dampfwalze geht's durch die Welt durch, was die Geschichte angeht, ohne Außer der Tod irgendwie. von dem Typen tatsächlich. Oh, Spoilerina, Ja, Spoilerina. das weißt du nach der ersten Episode, Ja, aber aber wie? Ne? ja, also das Das will war ich jetzt auch nicht albern, aber vorhernehmen, aber ja, also ich kann nur sagen, ich fand die Art und Weise extrem albern. war es auch. Ja, also das war, irgendwie hatte ich das, so ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass der Autor nicht wusste, wie er es denn jetzt anstellen soll. Ich weiß Und gar nicht, dann wer ist eigentlich der? irgendeine, keine Ahnung, Lösung gesucht hat und dann dachte ich, ja, besser als nichts. Also wir können auf jeden Fall übereinstimmen, dass Showa keine 8,6 ist. Bei weitem nicht. Ist also im Vergleich zu dem, was sonst so in dem Bereich ist, vielleicht ja. Ja, fuck off. Naja, also im Vergleich zu dem, was sonst an Anime rauskommt, ist Showa schon besser. Okay, my Aber ich finde es friend jetzt, proves to disagree ja, aber ich finde es with you. jetzt auch nicht Der so überragend. originale Autor, und das wirst du nicht mögen, der Showa geschrieben hat, der hat nur zwei Serien geschrieben. Das eine ist Showa Rakugo. Was denkst du, was er noch geschrieben hat? Das einzig andere Werk, was er gemacht hat. So wie du es andeutest, ist es irgendwas, was ich nicht mag. Nein, es ist eine Andeutung, dass es etwas ist, was du offensichtlich sehr magst. Echt? Ja, keine Ahnung. Sag, hau raus. Funewabo. Was? Der originale Creator, Haruo Kumota, hat geschrieben: Showa Genroku Rakugo. Showa Genroku Rakugo Shinjo Staffel 2 und noch irgendwas anderes hin. Und hat geschrieben: Funewabo. Ah. Das ist interessant. Aber es Beide fand passt. ich nicht gut. Aber es passt, muss man sagen. Es passt eigentlich, also vom Aufbau und so alles, passt das ziemlich gut. Interessant. Ja, beide sind ähnliche Qualität. Haben wir was Slightly above gelernt? average, lol. Haben wir was gelernt wieder? Ja. Willst du weitermachen mit irgendwas, was du zuletzt gesehen hast? Kann ich hier etwas fragen? Kannst du? Argumentation für Halbmaner Renmei 6 von 10. Wir hatten das doch schon mal. Wir hatten schon mal einen Hatten Podcast wir? Ich mit. glaube nicht. Ja, doch, hatten wir. Hatten wir. Wir Hä? hatten, glaube ich, sogar relativ ausführlich sogar und mit harten Spoilern drüber geredet. Okay, dann vielleicht machen wir das in demselben Podcast wie mit Aria dann. Lol. Ja, dann kannst du ja wirklich den dann nennen, warum hat Arsen Shit Taste oder so. Das kommt auf meinem Channel. Das glaubst aber auch wirklich, dass das so heißt. Ja, muss Von es. wegen, wer hat mehr Shit Taste, der, keine Ahnung, eine 9 von 10 Bewertung auf eine 3 Minuten Shoutout, wo ein alter Mann einfach in so ein scheiß Haus reintaucht, was so fucking lieb ist, oder Argumentation. Ich verstehe Angels Act nicht, man kann es gar nicht verstehen, deswegen ist es grandios. Ja. Richtig. Ja, eindeutig habe ich mehr besseren Aha. Test, ja. Wie Also. gesagt, ich mache daraus irgendwann ein T-Shirt. Ich würde es, wie Praktikalisch. gesagt, ich würde es Grauenvoll. tragen. Absolut dumme Argumentation, tut mir leid. Kann ich absolut nicht nachvollziehen, dass das irgendeine Art von Argument sein soll, dass eine Show gut ist, irgendeiner. Ja, mach doch mal weiter mit, was du gesehen hast, wenn du was gesehen hast. Oder soll ich Wie weiter gesagt, meine ich Liste hab. runterrattern? Okay. Wir hatten Clannad, wir hatten Kimono Friends, wo ich gesagt habe, schaut einfach mal ein Review oder schaut einfach den Anime generell. Ich habe so viel Spaß mit dieser Show gehabt. Fuck me. Space Battleship Yamato offensichtlich. 7 von, was weiß ich, 26 Episoden oder so, bisher großartig. Und Clannad. Habe ich noch irgendwas geschaut? Glaube nicht, ey. Doch! Oh mein Gott, aber das ist ein Anime, über den sich so nicht lohnt zu reden. Ich habe mir auch angeschaut von wegen Is the Order Rebel, irgendeine Comedy-Show von ein paar Jahren rein auf Maui ausgelegt. Das ist vergesslich wie sonst was. War eine Sache von 12 Episoden, weißt du, was man am Nachmittag einfach mal so durchschaut. Ja, Also. wenn man sonst nichts zu tun hat, macht man sowas, aber naja. Richtig. Es war nichts Besonderes. Es war nicht sonderlich gut. Es war nicht sonderlich schlecht. Es ist halt cutesy Comedy. Um Gottes Willen. Ja, Es okay. ist keine 8 oder 7 Bewertung gewesen, aus welchem dummen Grund hat. Aber oh mein Gott, die Songs sind grandios aus dem Anime. Das muss ich sagen. Vor allem das Opening aus der zweiten Season. Oh shit. Das kann ich nachvollziehen, dass Leute das so feiern. Gut, dann kann ich weitermachen mit einem anderen Anime, der auch ein sehr schönes, der sogar zwei sehr schöne Openings hat, und das ist Osomatsu-san. Den ich nicht ganz so gut wie viele andere fand, weil er einfach zu viele Stellen hatte, die meiner Meinung nach einfach vollkommen unlustig waren. Aber im Großen und Ganzen war das schon recht gute Comedy, fand ich. Hat nicht geschaut. Nicht? Ja. Dann kann ich das durchaus empfehlen. Es Ich gibt werde so. niemals schauen, glaube ich. Echt? Nee, das ist auch wieder so ein. Ich habe ihn öfter gehört, mir wurde schon öfter empfohlen, aber ich habe wirklich so null Interesse an der Show. Keine Ahnung. Also es ist jetzt nicht groß anders zu irgendeiner anderen halbreferenziellen Comedy. Also wirklich Hauptsache. nicht. Also, ne, es gibt Folgen, die sind referenziell, manche sind es nicht. Silben, Also. Mann. What do I mean? Keine Ahnung. Ich meine, wenn es gibt wenige Shows, die ich mag, die rein auf Comedy ausgelegt sind. Und die es gibt, sind von Shaft, aka vor allem Sayonara Setsubou Sensei. Bester Comedy-Anime, der jemals gemacht wurde, hands down. Bin ich überzeugt von, wird sich auch wahrscheinlich nie ändern. Naja, da hört es halt schon drauf mit 300 Comedy. Ansonsten muss man in Sachen schauen wie. Teilweise schon Kyoto Animation oder Zeug wie Nichijou, Zeug wie, was war's? Nichi Bros. Das an sich gut geschrieben ist tatsächlich irgendwo sein, was jetzt ein bisschen zäh, was das angeht. Reine Comedy klickt irgendwo nicht mit mir, dementsprechend werde ich wahrscheinlich auch nicht Osomatsu-san schauen. Ja, das ist schade, weil ich fand ihn durchaus sehenswert. Die erste Folge ist überflüssig. Die sollte man nicht schauen, weil die ist einfach scheiße. Weil sie da wirklich versuchen, jede mögliche Referenz überhaupt reinzubringen, von wegen, dass sie da so springen von, ja, wir sind jetzt ein Idol-Anime und jetzt sind wir irgendwie so ein Boys-Love-Anime und jetzt machen wir einen auf Shonen und, oh, guck mal, unser Finale, da sind alle möglichen Figuren aus anderen Animes dabei und hahaha, das ist ja so lustig, was es nicht ist. Die erste Folge ist richtig kacke, finde ich sogar. Aber der Rest ist relativ gut, weil es halt sehr schön übertrieben ist in der Art und Weise, wie es relativ, ich sag mal, stumpfen Humor rüberbringt. Und zumindest bei den Hauptfiguren sehr abwechslungsreich ist in der Art und Weise, wie es die Figuren in Szene setzt und den Humor. Aber es gibt halt auch so ein paar Nebenfiguren, die einfach nur nervig sind. Also du hast eine Figur, deren ganzer Gag ist, dass sie halt Sheet sagt. Einfach nur, haha. Sieht. Was ist sie, Genau. schwarz? Ja. Haha. Und andere Figur sagt die ganze Zeit Dayo und so weiter. Und das ist der ganze Gag. Also Das kam wirklich. mir vor wie so eine typische Fujoshi-Comedy wie Genshiken, wo sie am Ende sagen von wegen, oh, der Gag ist von wegen, es ist eine fette Lesbe, die gerne schwulen Comics liest und ihr gesamter Charakter ist, dass sie Nanska, weißt du, sie dieses Skans von wegen, dieser typische von wegen Nerd-Dialekt, den sie anscheinend betrieben haben. Ja, also. Nanska? Das ist halt nur für ein paar Nebenfiguren der Fall, die dann leider auch teilweise eine ganze Episode bekommen. Aber wenn es davon abgeht, wenn es so ein bisschen, ich sag mal, ernsthaftere Comedy ist, wenn sie zum Beispiel, geht's in einer Folge darum, dass sie selber, weiß ich, Stand-up-Comedy machen wollen oder irgend sowas in der Richtung halt, selbst Comedians werden wollen. Und denen dann halt, sag ich mal, mehr oder weniger vernichtend beigebracht wird, dass sie halt alle, die Abfiguren einfach alle unlustig sind und dass das voll schwierig ist und so weiter. Ja. Im echten Leben, wenn man das mal so angeht, dass Comedy halt nicht einfach nur, haha, ich bin lustig ist, sondern tatsächlich viel Können erfordert. Das, in den Momenten finde ich die Serie ganz cool. Aber wenn es halt einfach nur rein referenzielles irgendwie auf andere Serien Bezug nimmt oder so, oder halt selbst nur den immer gleichen Gag wiederholt, dann... Oh mein Gott, das erinnert mich so stark an einen der Season, an einen, der momentan läuft. Das war ein Anime, der war so dead on arrival. Renai Buken, glaube ich. Ein grauenvoller Anime, grauenvoll. Und die gesamte momentane Season ist schrecklich. Ich habe eine einzige Show, die ich über eine 5 bewertet habe. Eine einzige. Und die wird wahrscheinlich als eine 7 oder so enden. Und alles andere ist bestenfalls 5 und schlimmstenfalls, keine Ahnung, 1. Und eine Show, die darunter war, war Renai Buken, wo der Gag ist, du hast eine Succubus und die versucht, Leute zu verkuppeln, indem sie ein Kiss-Note hat. Und das ist ihr gesamter Gag, von wegen, dass sie eine Succubus mit einer Death Note-Referenz ist. Und alles andere ist einfach nur noch von wegen, oh ja, Pervert, Yandere, oh. Die Art von Humor, weißt du, der richtige Cancer. Ja, hört sich sehr schlimm an. Wie gesagt, die gesamte Season ist grauenvoll. Es gibt kaum, okay, lass mich schauen, wie viel, ich schaue momentan 15 Anime, davon ist nur einer, der nicht airing ist. Manche davon sind offensichtlich Leftovers wie Little Witch Academia oder Tiger Mask W, ne? Aber ich sag mal, von der momentanen Season, die jetzt nur angekommen sind, Framerums Girl 1, Busu Shoujo, Machia, Valianism 1, Clockwork Planet 1, Renai Buken 2, Alice to Sorokku 3. Und so geht's halt einfach weiter. Es ist schrecklich. Warum tust du das überhaupt noch an, aber? Weil wir Videos über solche Anime machen. Und wenn du meinst. Und die Sache ist halt, ich finde es halt, selbst wenn die Anime scheiße sind, solange sie airing sind, erfordert es nicht viel Aufmerksamkeit. Ne? Ich meine, es sind 20 Minuten pro Episode. Und der halbe Spaß für mich ist es, darüber reden zu können. Sei es in Discord, sei es auf YouTube, sei es in Foren. Und für 20 Minuten ist es nicht schlimm anzuschauen. Und Gott bewahre, manche der Anime haben tatsächlich auch 10, die ich gut finde, aber die halt qualitativ einfach objektiv gesehen schlecht sind. Ich denke mir bei sowas immer, 20 Minuten ist mir dann schon so viel Lebenszeit. In 20 Minuten könnte ich auch einfach eine Episode von einer Serie schauen, die ich mag. Die ich schon gesehen habe. Du kannst halt einfach also, an der Seite schauen. Ich sitze hier nicht den ganzen Tag und schaue Anime. Aber sagen wir mal, oh ja, ich zock gerade ein bisschen WoW und dann packe ich mal an, oh, was für Airing Anime ist raus? Oh, Renai Buken, 2/10. Und dann mache ich es mir halt eben oben rechts in so einem kleinen Fenster und schaue es halt an der Seite, weißt du? Das erfordert prinzipiell keinerlei Aufwand, weißt du? Ich verliere auch sonst nichts. Ich krieg trotzdem die Serie mit, weißt du? Ist halt okay. Wäre mir auch dann schon zu viel. Aber wir können weitermachen mit dem noch was anderem, was ich gesehen. Hast du Nier Under Seven gesehen? Oh, vor Ewigkeiten, ja. Ja, ich hab's vor kurzem gesehen und es ist schlecht. Ja. Es ist nicht schlecht, aber es ist nicht gut. Das Ding ist, es hat einfach zwei Elemente, die einfach so unfassbar schlecht sind, dass es den Rest runterzieht, der relativ solide ist, wenn man ehrlich ist. Aber das eine ist Nia als Figur, die unfassbar nervig ist, die so eine simple Persönlichkeit hat. Der ganze Umgang mit ihr ist einfach total irrational. Ich meine, ja, die sprengt ein Dach vom Haus in die Luft. Ach, kein Problem. Ich habe mich gefragt, was mit den Leuten los ist, ey. Die verhält sich wirklich wie der letzte Vollassi und es stört keinen. Es ist ganz, ganz furchtbar. Und das andere ist einfach das Sounddesign, was einfach, da bin ich wirklich fast vom Glauben abgefallen. Ich erinnere mich nicht an allzu viel von Nier. Woran ich mich erinnere, ist, dass es grauenvoll langweilig war. Und das Problem, ein großes Problem, was ich vielleicht auch mit Nier hatte, ist, dass ich mit dem Gedanken angekommen bin, der Autor ist Yoshito Abe. Und ich bin reingegangen und ich habe gedacht von wegen, jedes einzelne Werk, was du bisher von ihm angeschaut hast, ist mindestens eine 8/10, wenn nicht sogar dein Lieblingsanime AK Hagebana Renmei. Und dann gehst du in Nier rein und kriegst ein mittelmäßiges Slice of Life und denkst dir, Ja. Man hat, das trifft ziemlich gut. Ja, exakt. Es ist eine mittelmäßige wenn nicht sogar schlechte, meiner Meinung nach, Slice of Life von einem Auto, von dem man es eigentlich nicht erwartet, was dem Anime natürlich nicht gut tut, offensichtlich, weil man Erwartungen dann offensichtlich hat. Und das Ich zu finde Recht. es im Slice-of-Life-Aspekt gar nicht so schlecht, weil du eine relativ konstante und relativ gute Entwicklung der Hauptfigur hast. Also nicht Nia, sondern der Eulen, die da mit rumhängt. Das ist relativ solide gemacht. Das Problem ist halt einfach, dass Nia mit so unfassbar schlechtem Humor auch einfach, der wirklich einfach nur daraus besteht, dass sie irgendwas laut schreit, was nicht mal witzig ist oder so, sondern sie schreit einfach irgendwas laut. Und das soll dann der Gag sein. Helfen Oder, deine Worte zusammen. genau, und dann ganz schlimm, ganz, ganz schlimm ist das Sounddesign einfach, wo die wirklich das Schlimmste, die schlimmsten Stock-Sounds aus den 1960ern genommen haben. So diese Kavallerie-Fanfare zum Beispiel. Oder irgend so ein wirklich, ich kann es nicht mal beschreiben, weil es wirklich so veraltet ist, dass es in keinem Comedy-Anime mehr irgendwie genutzt wird oder Cartoon. Eigentlich sind es ja wirklich Cartoon-Sounds. Das ist wirklich erschreckend. Und das Krasse ist auch, dass es teilweise so diesen, sag ich mal, Berserk 2016-Vibe hatte. Gott. Wo Hör bloß sie auf, sich. hast du 2017 geschaut? Nee, also Oh, es ging mir nur das bloß. wird nur schlechter. Ja, es ist so, also du weißt ja noch die Szene mit dem Hasen, ne? Mit dem Ja, Klonkgeräusch, ne? klar. Und sowas ähnliches hast du ja bei Nia auch, wo sie sich irgendwie im Gesicht rumziehen und du hörst irgendwie so Metallgeräusche und so und denkst du, es passt einfach überhaupt nicht. Es Warte, passt wirklich überhaupt nicht. ich schick dir mal ganz kurz ein Bild auf Discord, wenn ich dich finde, von einem Screenshot, den ich von der gestrigen Folge gemacht habe, von Berserk 2017. Oh, warte. Ich finde dich gerade nicht in meiner Liste. Wo bist du? Klassik. Da. Sieh dir den Screenshot an. Hot, würde ich sagen. Hot. Schlimm, oder? Richtig geil. Grauenvoll. Sieht ein bisschen aus wie so eine Barbie, oder? Ja, das haben sie aus fucking Griffith gemacht. Das fucking Musou-Game, was ich gezockt habe für 100 Stunden, Berserk, ne? Hat ja auch ein Game bekommen. Grandios geiles Game. 100 Stunden sieht tausendmal besser aus als der Anime. Das hat so viel aus, weißt du? Ein Ja, fucking Dynasty also. Warriors Game macht eine bessere Story, macht eine Story, macht ein besseres Sequel aus dem ganzen Kram als Berserk 2016 und 17. Die müssen aber trotzdem irgendwie, also entweder ist das Budget so gering, Nein, das ist der Director. oder, ja, nee, ich, naja, das CGI sieht schon richtig scheiße aus. Aber ich meine, entweder ist das Budget so gering oder es spielt tatsächlich genug ein, damit sie eine zweite Staffel machen können. Weil, also das Nein, ist, also ich also. bezweifle stark, dass es an dem Budget liegt. Es ist einfach nur wortwörtlich von wegen 3D-CG ist mittlerweile Es einfach. geht mir darum, dass es davon eine zweite Staffel gibt. Verstehst du? Du meinst Ich von meine, die wegen der erste Staffel. Resonanz, die man bekommen hat, von Ja, wegen also die ich harte meine, Kritik, ja. ja, das hat auch niemand gut gefunden, oder? Es Vielleicht, gibt die Frage irgendjemanden, ist, der die die. sehr gut fand. Ich kann mir vorstellen, dass Berserk 2017 bereits in der Produktion war, als 2016 noch gar nicht geehrt war. Weil, ich sag mal, das Game, ne? Ich mach's ein bisschen an dem Game fest, was sie ja auch dann zu dem Zeitpunkt herausgebracht haben, hat beispielsweise alles bis hinter Ganishka adaptiert, was auch 2017 tun wird. Dementsprechend denke ich einfach mal, dass es gedacht haben, okay, wenn man 2016 eine Staffel, dann kommt das Game raus, macht beide Stories. Und dann 2017, das war einfach alles eine Produktion, die sie durchgebracht haben. Einerseits mit den Games halt und dann einmal mit dem Anime. Ja, Die also Frage, es wundert mich halt die einfach viel nur, größere dass Frage für es. mich ehrlich gesagt ist, von wegen, wie zur Hölle, wieso man auf die Idee kommt, beziehungsweise wie zum, oh, wie bei der Eclipse ist der fucking, ist die Berserk-IP bei Millipensi gelandet. Von all den Studios, weißt du, von all den Studios, Millipensi kriegt's. Wieso? Was ist die Story dahinter? Das interessiert mich viel, viel mehr. Da kann man nur spekulieren. Ja. Aber wer hatte die denn vorher? Weißt du das zufällig? Ja, OHM. Also die Leute Machen die noch hinter. was? Die haben. Pokémon. Oh. Ja, die machen mehreren. Die haben sehr, sehr gute Serien gemacht, aber sehr, sehr wenige außerhalb von Pokémon. OLM meine ich. Oh fuck, OLM, nicht OHM. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Die haben Berserk gemacht, die haben Pokémon gemacht, die haben Space Battleship Yamato gemacht. Und was haben sie noch gemacht? Inazuma Eleven. Merkst du schon? Die haben Berserk gemacht und Kinder-Anime. prinzipiell. Die haben noch Sachen gemacht in den 90ern. Zeug, was ich auch gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du es geschaut hast. Gunsmith Cats. Was ganz okay war. Sagt mir gar nicht. Ja, Gunsmith Cats haben sie zumindest gemacht. Ja. Ansonsten nichts, was sich nennenswert, was nennenswert ist. Hm. Also Pokémon und Berserk. So, da haben wir's. Ist halt wahrscheinlich, sie haben ja einfach an Berserk wahrscheinlich nicht weitergearbeitet und waren wahrscheinlich so ausgelastet mit Pokémon und haben gesagt, puh, damit verdienen wir genug Geld. Und da haben sie gesagt, ja, die kann dann der haben, der uns das Geld gibt am meisten oder so. Das Interessante ist, dass OLM neben Pokémon mittlerweile wieder angefangen hat, andere Serien, also normale Serien, also habe ich mal. Also es hat wieder angefangen mit Space Battleship Yamato, was ja nicht so nennenswert alt ist, ne, 2012 oder so. Fünf Jahre, sage ich. Das ist ein großes Wort, dankeschön. Aber die bringen beispielsweise ein Anime diese Season raus, der extrem interessant aussieht. Extrem interessant. Weil es prinzipiell, soweit ich es verstanden habe, ein Reboot ist von Astro Boy. AKA Atom the Beginning. Ach so, das. Naja, eher die Vorgeschichte. Nicht, richtig. Nicht ein Reboot, aber ja. Ich weiß es nicht. Ich habe mir nicht viel dazu angeschaut. Ich habe mir nur das Grundlegendste gemacht, als ich mir mein Anime-Chart gemacht hatte und habe es mir dann halt draufgesetzt. Und da es OLM ist, und OLM ist halt auch ein Studio mit gewissem Ruf, ne, habe ich es mir auf die To-Watch gesetzt. Sollte tatsächlich auch sogar die nächsten Tage rauskommen, wenn ich, keine Ahnung, heute oder morgen. Also ich glaube einfach, dass sie mit der Marke nicht selber anfangen konnten und dann den zum Verkauf gestellt haben und die anderen Studios vielleicht einfach keinen Grund hatten, die zu kaufen, die Berserk-Marke. Das also, würde ich niemals als Grund sehen, von wegen, dass man die Berserk-IP nicht kauft. Ich wünsche halt jemanden, welche Source Materials adaptiert werden momentan an Visual Novel und so weiter. Aber Berserk, was ein riesiger kommerzieller Success ist, egal ob im Westen oder im Osten, weißt du, und das wird nicht adaptiert von einem größeren Studio als Millipensi mit 4 TQ-Shorts, ich bezweifle ich. Aber tja. Ich weiß es nicht, kann es nicht sagen. Ich kann es auch nicht sagen. Ja. Da müsste man mal jemanden dort fragen, der dort arbeitet. Schreibt sie die Kommentare, lol. Genau, schreibt sie die. Wenn ihr krasse Theorien habt, schreibt es in die Kommentare. Mein Dad arbeitet bei OLM und er sagt, wir wollten kein Berserk mehr. Wir wussten nicht, was wir zu tun haben. Ah. Kommen wir etwas, was genauso krass ist wie Berserk, nämlich Flying Witch. Das habe ich nämlich auch noch gesehen. Aber willst du wirklich ein bisschen Circle Jerken? Ich meine. Ja, was heißt Circle-Jerken? Also ich fand's jetzt nicht das Meisterwerk, was du es anscheinend fandest. Was heißt Meisterwerk? Es ist eine 8 von 10, weil es einfach ein deutlich überdurchschnittlicher Slice of Life-Anime war. Es ist eine der bestaufsehendsten Shows der letzten paar Jahre gewesen. Es war ein unglaublich guter Slice of Life. Es hat exakt gerafft von wegen, wie man eine Show interessant macht mit dem Magie-Aspekt. Jeder Charakter war memorable, war unterschiedlich zueinander und jeder hat auch Entwicklung bekommen. Ich weiß nicht, was man da falsch sagen soll. Die Comedy war on spot. Weißt du, ob es mit dir resoniert oder nicht? Die Witze waren alle in Ordnung. Es waren keine Running Gags zum größten Teil. Und ja, die Nebengeschichten waren alle interessant und es war ein netter Story-Finale. Also Finale in Anführungszeichen für offensichtlich einen Slice of Life. Also optisch gesehen fand ich es halt gut gezeichnet, aber du hast gemerkt, dass sie teilweise die Animationen bewusst ausgespart haben. Üb, selbst die Animationen waren grandios. Wenn man jetzt mal, sagen wir mal, das Finale mit dem gigantischen fucking fliegenden Wal oder so mit rausnimmt. Aber nein, die Animationen kann ich mich als letztes beschweren. Naja, du hast gemerkt, dass sie zum Beispiel, wo sie sich, wenn es immer um irgendwelche Zauber ging, wo zum Beispiel die Schwester von unserer Protagonistin, sich wegteleportiert habe, dass sie das durch Schnitt gelöst haben und nicht, dass sie das dann irgendwie animiert haben. Sie haben sich halt schon sehr bewusst darauf konzentriert, die Dinge zu zeigen, wo sie dann, sag ich mal, nicht so viel machen müssen. Aber die haben auch genug Magie auch direkt gezeigt. Also das ja, ich jetzt nicht. Ich meine, das ist jetzt kein großartiges Problem, wenn sie sagen, okay, wir haben jetzt die Art von Qualität generell und dafür schneiden wir mal 2, 3 Zauber weg zwischen den, keine Ahnung, 5, die in jeder Folge stattfinden, dann ist das völlig in Ordnung für mich. 5 Zauber? Ach, in jeder Folge? Ich würde sagen, könntest du bitte aufhören, Aussagen von mir wortwörtlich zu nennen? Ich muss doch keinen Satz hinterher von wegen. Also ich kann mich an 5, 6 Zauber in der ganzen Serie erinnern. Also das Magie-Element war meiner Meinung nach, also das richtige Zaubern-Element war meiner Meinung nach sehr sekundär. Ja, weil wir jetzt natürlich Zauber natürlich mit nichts anderem gleichsetzen, was in irgendeiner Art und Weise mit dem Supernatural zu tun hat, wo man vielleicht irgendwas animieren muss. Okay, gut, schön, dass wir es geklärt haben. Ja, was hatten wir denn? Was hatten wir denn? Wir hatten die Aurore, wir hatten das mit den Raben, wir hatten das, wo sie die Süßigkeiten zum Süßes oder Saures gemacht haben, wo sie dann heulen oder ganze Zeit lachen. Das gesamte Storyfinale, wenn sie angefangen haben, von wegen der ganz kleinen Schwester, von wegen angefangen, Magie anzubringen, wo sie zurückgekommen ist, die in Ägypten war, die andere Schwester, den Kreis gezeichnet haben, noch im Garten und so Geschichten. Die gesamte Hintergrundgeschichte von der Tuse, die sich verwandelt hat. Welche Tuse, die sich verwandelt? Ach so, die, ach so. Ja. Ja gut, das sind dann... Wir müssen jetzt nicht an einer Hand abzählen. Die Sache ist die, es kommen deutlich mehr als nur eine Handvoll Zauber vor, weißt du? Und die schneiden nur einen Bruchteil davon vielleicht raus, wenn eine Kamera irgendwas in Ordnung ist. Ja gut, die Verwandlung hast du halt auch nur durch Schnitt gesehen. Du hast gesehen, so war sie vorher, so war sie danach. Ja, du hast halt keine Verwandlung gesehen. Das ist weil sie beide besoffen waren und es ein Timeskip war, weil wenn ich sehe, wie sie auf dieser scheiß Bank einschläft. Auch wenn sie nachts dann wieder zum normalen Menschen wurde, hast du keine Verwandlung gesehen, sondern du hast das immer durch Schnitt gelöst gehabt. Ja, weil sie sich generell nicht zeigen wollten bis zum Ende hin, weil da die Suspense war von wegen, wie sieht sie jetzt eigentlich tatsächlich als Mensch aus. Das würde ich definitiv nicht wir müssen Kosten sparen schieben. Das war wortwörtlich einfach nur ein Ziel, dass sie das Gesicht nicht zeigen wollen. Hä, siehst du nicht das Gesicht schon das erste Mal, nachdem sie sich... Nein, da wurde sie doch, da in irgendeiner Art und Weise verdeckt. Da bin ich ziemlich sicher, dass sie dann wegfliegt und dass man dann das Gesicht sieht. Also bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin mir hundertprozentig sicher, weil das war das Payoff der Episode. Dass man im Flashback sieht man es, glaube ich, nicht offensichtlich, oder sie wird irgendwie anders bedeckt, von wegen, dass man keine Augen hat oder sonst was. Und ihr Gesicht sieht man erst tatsächlich, wenn sie sich aus ihrer Furfag-Ding zurückverwandelt und dann, wenn sie abhaut. Und dann sieht man sie im prinzipiell Korn abspannen. Das war der ganze Punkt der Folge. Ja, aber das ist doch schon... Warte, meinst du jetzt irgendeine Folge am Ende oder meinst du gleich die erste Folge, wo sie kennenlernen? Ich habe keine Ahnung, wann das war. Wann hast du Flying Witch geschaut? Ich habe geschaut, als es geehrt hat. Vor dem Jahr. Ich habe es, vor der Woche geschaut oder merkst so. Merkst du was? Ich hab's am Montag geschaut, laut meinem Mal-Eintrag. Also ich bin mir ziemlich sicher, das war das eine der ersten drei Episoden oder so. Ich weiß nicht, ob es in derselben Episode war. Und ich sehe nicht, was es für ein Grund spielt, weil, wie gesagt, die Verwandlung zeigen sie schlichtweg nicht, weil sie das Gesicht nicht zeigen wollen bis zum Ende hin. Ja, die zeigen auch die Verwandlung später nicht, wo sie sich... Sie wird danach hin und wieder nochmal zeigen, weil sie hin und wieder einfach als Charakter auftritt. Ja, aber auch da wird nie die Verwandlung gezeigt. Das wird immer durch Schnitt gelöst. Ja, du hast hörst du mir überhaupt zu? Weil sie das nicht zeigen wollen, damit man am Ende den Aha-Moment hat, von wegen sie wegfliegt. Nein, doch auch in der späteren Folge nicht. In der späteren Folge sitzt sie zum Beispiel mit denen am Tisch, so, und dann kriegst du einen Schnitt auf die anderen Charaktere und dann ist sie nicht mehr der Hund. Verstehst du? Nein. Klar. Ich kann mich gar nicht an die Szene erinnern, die du gerade sagst. Eine der letzten Folgen, wo der Gag daraus besteht, dass das kleine Mädchen, unsere Hauptfigur und der Bruder vom kleinen Mädchen dann hinterher sagen, sie ist süß, wo das der Gag ist. Und sie dann Haar so ganz beschämt ist. Ich habe keine Ahnung, welche Szene du meinst. Dann solltest du ihn dir nochmal anschauen. Dann, das ist eine Idee, ich sollte Flying Witch nochmal schauen. Flying Witch ist ein guter Anime. Auf jeden Fall hat man schon gesehen, dass sie, finde ich, dass sie an manchen Stellen mit ihren sag ich mal, Mitteln haushaltet haben. Aber ich fand das Charakterdesign dafür wirklich außerordentlich gut. Also gerade von unserer Protagonistin. Und was ich auch sehr gut fand, war am Comedy-Aspekt, dass er nicht so offensiv war wie die meisten anderen Comedy-Aspekte, also die meisten anderen Comedy-Anime, sondern er immer... Comedy-Anime ist primär. Ja, ja und? Trotzdem hast du auch viele Slice of Life Anime, die sehr offensiv umgehen mit ihrem Comedy-Aspekt, ja, wo du dann die ganzen, ja, zum Beispiel, wo du dann irgendwelche verformten Gesichter hast und so, am besten noch mit einer Sound-Untermalung, die aus der Hölle ist. Sag ich ja, die Fläche. Aber der Comedy-Aspekt war ja eher so in Richtung, dass das mehr oder weniger normale Unterhaltung waren zwischen Leuten im spätpubertären Alter, mit dem man relativ gut connecten konnte, fand ich zumindest. Also, wenn du da halt so Sprüche hast, wie zum Beispiel der Bruder liegt auf der Couch und der wird gefragt, ja, willst du mitkommen? Und der dann so sagt, nö, ich lieg gerade so schön. Dann ist das halt ein solider Gag und er wurde halt auch so präsentiert, wie, sag ich mal, ich das in derselben Situation sagen würde. Und das fand ich sehr angenehm an dem Anime. Ja. Die Sache halt, der ausschlaggebende Grund, wieso ich dem halt 8 von 10 anstatt eine 7 von 10 gegeben habe, ist einfach, wenn du ihn mit anderen Slice of Life vergleichst, die eben auch reine Slice of Life sind, war einfach Flying Witch schlicht strikt besser, weißt du? Wie gesagt, ist von vornherein interessant durch den Magieaspekt, die Comedy, wenn sie da ist, ist on point. Das sieht grandios aus, egal ob man denkt, von wegen, es hat irgendwo gespart. Wie gesagt, den Eindruck hatte ich nicht. Wenn du ihn hast, ich meine, hat zwar großartig was geändert, offensichtlich nicht. Nö, für mich nicht, also und es für den halt einfach, wie Unterhaltungsfaktor nicht. gesagt, und schlicht dementsprechend eine strikt bessere Alternative zu einfach anderen Anime vom selben Ja. Genre. Da können wir uns also einig sein, dass der auf jeden Fall sehenswert ist. Hey, zumindest einer. Ja. Funinuamo habe ich noch gesehen und den habe ich eine 9 von 10 gegeben, weil ich den wirklich toll fand. Von vorne bis hinten quasi. Also, es hätte ihm wahrscheinlich besser getan, wenn er noch ein, zwei Folgen mehr gehabt hätte, um vor allem die Nebenfigur ein bisschen ausführlicher zu behandeln. Aber ich fand ihn von vorne bis hinten einfach eine gut geschriebene Geschichte und mit einem wirklich sehr, nenne ich es, schon mehr als solide, einfach sehr handwerklich durchdachten, sag ich mal, Directing oder ja, mit einer sehr durchdachten Inszenierung. Du fandst ihn ja eher so, naja. Ich kann dir wortwörtlich keine gute Antwort darauf geben, weil Funivamo, während ich erkenne, Funivamo ist nicht schlecht, das ist nicht, was ich behaupte. Funivamo, ich sehe nicht, wie es eine 9 sein soll, ehrlich gesagt, aber ich werde mich im Score einfach mal zurückhalten und werde einfach mal sagen, von wegen, okay, sei es eher eine 9 als sei es eine 4, weißt du? Weil Funivamo ist eine der extrem seltenen und wenigen Shows, die. Egal wie ich sie versucht habe anzuschauen, ich konnte es einfach nicht genießen. Weil ich finde die Prämisse uninteressant. Es gibt nichts, was die Show vom, weil es die Slice of Life ist, von dem Aspekt hier irgendwo abhebt. Und wenn ich mit dem Hauptcharakter schon nicht irgendwie klicken kann, wenn ich dann ihn nicht interessant finde, die Prämisse sagt mir nicht so, was will ich mit dem Anime anfangen, weißt du? Und was soll ich ihn großartig gut bewerten? Alles, was ich dir sagen kann, er war langweilig. Und der hört alles auf. Ich will nicht großartig Ja. was über das Directive sagen, weil Direction habe ich nicht großartig meine Aufmerksamkeit drauf gelenkt, weil ich offensichtlich eher daran interessiert war, von wegen, was passiert. Gibt es irgendeinen Punkt in der tatsächlichen Story, an den ich mich irgendwie festklammern kann? Und das kam halt schlichtweg nicht. Und dann war der Anime zu Ende und ich habe gedacht, okay, und jetzt? Hat keinen Impact gehabt, nichts, gar nichts. Es gab nicht eine Episode, wo ich mich hingesetzt habe und gesagt, das ist entweder interessant, das ist etwas, wo ich mich mit identifizieren kann, das ist vielleicht ein interessanter Anhaltspunkt für die Story. Es gab die hin und wieder nett animierte Szene, beispielsweise das siebte Mal, wenn er dann tatsächlich nochmal einen kleinen Monolog hatte, von wegen Wörter, Wörter sind wie ein Meer. Und das wird dann halt irgendwann auch ein bisschen tot. Oh ja, das ist auch übertrieben, es kam keine sieben Mal vor, danke Lessig. aber du weißt vielleicht, worauf ich hinaus will. Es ist ein Anime, Ja, der für mich ich kann es einfach. absolut verstehen, wenn Ja. man ihn uninteressant findet, weil er halt auch einfach unspektakulär ist. Also da ist auch in keinster Weise Das ist irgendwas, wo das, du was den ich, Aufbau was. hast, wo du dann sagen kannst, boah, ist Das das ist war jetzt übrigens das, aber was ich krass oder gemeint. so. Das ist übrigens das, was ich eben gemeint hatte mit Flying Witch. Von wegen, Flying Witch ist ja auch. Es passiert nicht viel in Flying Witch in der generellen Story. Es passiert argumentativ weniger als in Funivamo, weil sie gar nichts vorhaben, prinzipiell. Es ist einfach nur wortwörtlich 12 Episoden von, oh, schau mal, vielleicht passiert da heute was und vielleicht da heute was. Und die dickste Story, die man bekommt, ist von wegen, dass das kleine Girl von wegen selber irgendwann Hexe werden will, weißt du, und das war's. Aber dadurch, dass die Show einfach ein Gimmick hat, wie in dem Fall die Magie, ist es trotzdem immer noch ansehbar und es behält sich interessant. Mit Flying Witch offensichtlich ist es ein bisschen einfacher, weil das natürlich die gesamte Tür öffnet, denn jede Art von Fantasy-Trope. Im Gegensatz zu einem Anime, der strikt realistisch ist, in Sachen von einfach nur, wir machen ein Wörterbuch. Ja. Aber trotzdem, von wegen, wenn du dieses Gimmick nicht hast, was dich an interessant hält, dann muss die Story mit dir punkten können. Und wenn das halt nicht hilft, dann ist es schlichtweg nichts, was du mögen wirst. Und das war für mich halt der Fall. Was wie gesagt Ja, nichts, was also wie gesagt ja. nichts über Funivamo aussagt. Wie gesagt, Funivamo definitiv war keine schlechte Show. Das hat Du man. hast, wir haben es ja schon öfters festgestellt, du hast einfach Shit-Taste. Die Pause hat auch so perfekt gepasst gerade. Ich bin zu müde dazu, überhaupt zu antworten, weißt du? Ich habe seit einer Weile auf meinem Kanal mit dem Gedanken gespielt, dass ich will ja seit Ewigkeiten mehr als Reviews machen im Sinne von richtige Diskussionsvideos. Und zuerst wollte ich das ja erstmal auf Anime fokussieren, ne? So Zeug wie, oh, Kriegsanime, wie sagen wir mal, Grave of the Fireflies oder der Schwachsinn wie Now and Then Here and There, ne? Und einfach mal meine Meinung dazu. Einfach mal ein bisschen auf Darling, ein bisschen offen schreiben, weißt du, ein bisschen skripten, mal schauen, was bei rauskommt. Aber mittlerweile habe ich mich ein bisschen umentschieden. Und ich denke mal, eine Serie, die ich vielleicht starten will, die damit starten wird, das wird Anime-Linguistik. Wo ich mir einfach irgendein Buzzword nehme, was in der, oder nicht mal Buzzword, generell Begriffe, die einfach in der Community immer mal wieder vorkommen. Und darüber ein bisschen quatsche. Und das allererste Ding, was ich mir vornehmen werde, ist Elitism. Und das zweite wird Plebeianism. Und das dritte wird Taste. Und danach will ich diese Worte nie wieder in meinem Leben hören, Mann. Ist so ein Schwachsinn. Alle drei. Danke für deine sehr wertvolle Meinung, Asen. Danke vor allem für die Möglichkeit, hier ein bisschen Werbung dafür zu machen. Das wird alles rausgeschnitten. Ja, glaube ich dir. Ja, je nachdem, wie viel Arbeit ich mir da machen möchte. Ich fände es interessant, ob Funo no Uramu eine zweite Staffel kriegen würde. Und vor allem, ob solche Serien wie Funo no Uramu oder Flying Witch oder halt auch Showa überhaupt eine zweite Staffel brauchen. Oder ob die einfach schon nach einer Staffel, sag ich mal, tot formuliert sind, weil du halt die Prämisse mehr oder weniger durch hast. Ich glaube, Bei Funuoamo hast du vielleicht noch, dass er jetzt ein elektronisches Wörterbuch designt, was vielleicht die irgendwie gleiche ist. Story nochmal von vorne, aber auf dem Handy. Ja, also naja, der Unterschied ist halt, dass es in Japan relativ viel von diesen elektronischen Wörterbuchbüchern gibt und das vielleicht eine gewisse Relevanz hat, aber du kannst es halt nicht machen, ohne im Sinne davon lächerlich zu wirken, dass dann irgendwie, was ich sehr gut fand bei Funuamo, dass es halt sehr dosiert war, ja, die Bosse, die wollen das nicht, dass das Buch fertig wird oder so, der das ganz, ganz schnell in so eine Richtung gehen können, dass sie dann halt mit jeder Folge irgendein neues Hindernis haben, was halt irgendwo so lächerlich geworden wäre. Fand ich das sehr gut, dass man das halt auf dieses eine Mal beschränkt hat. Ich sag Und generell, ich habe lieber, wenn ein Anime. Ich habe lieber eine Staffel zu wenig als eine Staffel zu viel. Im Sinne von, sagen wir mal, von Wamo. Wie gesagt, ich behalte mir da meine Meinung vor. Keine Ahnung, vielleicht funktioniert es vielleicht nicht. Flying Witch würde definitiv funktionieren. Ich meine, sie haben bisher keine großartige Story bisher abgearbeitet und Potenzial hatte man bestimmt. Sagen wir mal, selbst sagen wir mal, man macht einen Timeskip, weißt du, von 10 Jahren und dann nimmt man sich vor, dass man einfach mal sich ein bisschen fokussiert auf die tatsächliche, wie sie tatsächlich Magie lernt, weißt du? Ich glaube, Chinatsu, wie hieß sie sogar. Wie sie tatsächlich Magie lernt, weißt du, als dann, sagen wir mal, etwas älterer Teenager. Man macht einen Timeskip von 2, 3, 4 Jahren, damit man halt immer noch das einigermaßen das Bild behält, nur dass sie ein bisschen erwachsener ist für den ganzen Kram. Man hat immer noch dasselbe Format, man kann immer noch nur den normalen Slice of Life kann man, und hat dann halt vielleicht 5 Minuten pro Episode, die einfach nur darauf, auf dieses eine Thema fokussiert sind. Kannst du wunderbar bestimmt eine Staffel draus machen, ohne Probleme. Mushishi beispielsweise könnte man, glaube ich, schauen bis zum geht nicht mehr, bis zum Ende aller Tage, weil das Format einfach exakt so funktioniert. Aber bei, sagen wir mal, story-fokussierten Dingen, die vielleicht kein offensichtliches Ende haben. Sagen wir mal, Monogatari beispielsweise ist momentan auf sehr, sehr schnellem Weg in diese Richtung zu gehen, wo ich bedenke, von wegen, Second Season war gut, weil extrem gut, weil es die ersten Storystränge beendet hat und man hat langsam den Sinn bekommen, dass es zu einem Finale hingeht und jetzt kamen die Kinofilme raus, die sowohl den extremen Anfang als auch weitergehen im Sequel, weißt du. Und Palim Palim, diesen Sommer kommt eine neue Staffel raus. Und dann denke ich, selbst ich als wirklich großer Monogatari-Fan denke mir so langsam, wie besteht euer Willkommen ein bisschen langsam, bitte. Weißt du? Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich finde, was gesagt hast, schon sehr richtig, dass Mushishi einfach vom Format sich sehr, sehr, sehr anbietet. Und ich finde auch, dass man manche Serien auch einfach ruhen lassen sollte. Aber ich fände es halt auch irgendwo interessant, wie sie eine Idee weiterstrecken. Also, oder wie sie Figuren weiterführen. Man hat ja eine gewisse Verbindung zu denen dann aufgebaut. Ja, aber genau aus dem Grund finde ich, dass man lieber einfach ein Finale schreiben sollte, egal wie die. Selbst das ist für Mushishi. Wenn ich die Wahl hätte zwischen Mushishi in der Qualität, wie es momentan existiert, für die nächsten 10 Jahre oder eine weitere Staffel mit einem fetten gesetzten Story-Finale, ich würde das zweite nehmen. Sofort, ohne zu zögern. Wäre deutlich besser für die Serie, garantiere ich dir. Gerade weil man diese benutzten Charakteren hat und man sich dann irgendwo denkt, von wegen gutes Ende, würde dementsprechend dem Ganzen auch offensichtlich eine gute. Es ist schwer zu beschreiben, weil wenn ich jetzt sage, ein gutes Ende beendet dann dementsprechend eine gute Story, es klingt ein bisschen leer als Aussage, aber die Sache mit konstant laufenden Serien ist, einerseits, wenn du einen Story-Fokus hast wie Monogatari, du wirst dich irgendwann in Nebenstories verlieren und so weiter und Charaktere entwickeln sich zu lang, sodass du an einen Punkt erreichst, wo das eigentlich originale Ziel einfach aus dem Auge verloren wird, weißt du? Prinzipiell wird alles überentwickelt und überdacht, als was es eigentlich original designt wurde. Und sehen wie Mushishi, ein Ende würde, ich weiß nicht, ein Ende macht einfach alles besser. Ich finde gerade kein besseres Wort dazu tatsächlich. Vielleicht fällt mir ein guter Satz oder so ein noch, aber. Ja, schreibt es in die Kommentare, wenn euch ein guter Satz dazu einfällt. Was ich ausdrücken will, ein Ende macht eigentlich alles immer besser, egal ob. Es ist wichtiger, wenn du eine Serie hast mit Story-Focus, weil du brauchst ein Ende zwangsweise dann, wenn du eine episodische Show hast wie Mushishi. Du brauchst zwar kein Ende zwangsweise, aber ein Ende zu haben ist besser. Okay, das ist die einfachste und wahrscheinlich dümmste Art, wie ich es sagen kann. Gut, ich hätte da noch einen Anime, den ich zuletzt gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du den kennst, To Be Hero? Ja. Hast du den gesehen? God. Ach, fuck, die Short. Nee, nicht, war es eine Short? Also, es waren eine 10 Minuten. Es war eine Short. So eine Halb-Short. Oh, so. Mein Gott, der war eine 1 von 10. Gnadenlos. Grauenvoller Anime. Ich fand den eigentlich, ich habe den mit einer 5 von 10 bewertet, weil er halt mich ganz gut unterhalten hat. Weil Fartjokes sind lustig. Das Ding ist, To Be Hero ist quasi One Punch Man in schlechter. Sowohl budgetmäßig als auch inszenierungstechnisch. Er ist halt einfach bloß insofern konsequenter, was den Parodie-Aspekt angeht. Ich bin nicht gut. Mal ein Fan von One Punch Man und ich will sagen, von wegen, das tut One Punch Man keine Ehre. Holy shit. Ja, ich finde One Punch Man auch nur durchschnittlich. Ja. Also, das Ding ist, One Punch Man versucht, deutet an, eine Parodie zu sein. Was oder? Es ist. Ist es nicht. Wer das, was es ist. Ich hab ein ewiges Video darüber gemacht. Schau es dir an. Nein, wir hatten. Es ist keine Parodie. Es ist eine Parodie. Wir hatten das in einem Podcast schon mal besprochen. Und du hattest das schon mal unrecht. Das One Punch Man ist keine Parodie. Um es zu verstehen zu können. Es spielt gar keine Rolle, ob es eine Parodie ist. Zurück zu To Be Hero. Das ist richtig. Es spielt keine Rolle, ob es eine Parodie ist oder nicht. One Punch Man ist nämlich keine. Und das ist auch nicht der Appeal der Serie. Und To Be Hero versucht auch eine Parodie zu sein. Es ist eine ganz, ganz durchschnittliche, unkreative, aber es ist Parodie. Irgendwo unterhaltsam. Gut, dass wir es geklärt haben. Ja. To Be Hero ist eine Parodie, nicht One Punch Man. Extrem schlechte Parodien. One Punch Man versucht. One Punch Man ist keine Parodie. One Punch Man nimmt sich selbst viel zu ernst, um eine Parodie zu sein. One Punch Man hat eine ganz typische Aufbau-Story. Da ist nichts parodistisch. Da ist nur, weil irgendwie die ein, zwei Szenen hast, die etwas übertriebener sind als im durchschnittlichen Shonen, ist es keine Parodie. Das ist ganz einfach. Nur weil er, also erstmal, nicht nur weil er jeden Gegner mit. Ja, sonst gehe ich echt an die Google, wörtlich. Schau dir das Video an, ich hab's erklärt. Nein, ich schau das fertig. Video nicht an. Ja, dann bleib halt bei der falschen Meinung, dass One Punch Man eine Parodie sei. Werde ich tun, dankeschön. Zurück zu To Be Hero. Dankeschön. Weißt du was, hier, hab die Stage. ich fand's erschreckend durchschnittlich irgendwo. Es war halt unterhaltsam, weil der Humor recht abwechslungsreich war und die Action ganz, ganz okay. Aber im Endeffekt kannst du nicht mehr irgendwie aus der ganzen Serie rausholen. Weder inhaltlich noch spaßtechnisch, sag ich mal so. Es ist halt Turn aus und das genießen, was da ist und fertig. Muss man nicht sehen, kann man sehen. Der Anime sah grauenvoll aus, die Comedy war prinzipiell einfach nur eine Sammlung an Fart-Jokes, non-existente Story und eine schlechte Parodie von einem schlechten Konzept überhaupt. Wenn man unbedingt was mit Superhelden haben will, dann schaut einfach fucking Boku no Hero Academia und anderer. Du bist etwas besser als ein mittelmäßiger Anime, bitteschön. Hat sogar eine zweite Staffel, tobt euch aus. Ja. Aber wenn man ach Gott, meine Güte. Ich meine, ich bin der Letzte, der einem dazu irgendwas sagen sollte. Ich hasse Superhelden als Konzept. Ich mochte die alten, die westlichen Filme, die wir dazu haben, nicht Spider-Man, Superman, Batman. Genauso wenig mag ich Cartoons das Thema und genauso wenig mag ich Anime, die um das Thema gehen. Ja, kann ich jetzt nicht viel groß zu sagen. Nö, das war einfach das nur relativ, Trivia. Ja, ja. Did you know Arsene hates Superheroes? Ah, okay. Also, wie gesagt, ich finde, es ist mehr oder weniger auf derselben Stufe wie One Punch Man, plus dass One Punch Man besser aussieht und bisschen ernsthafter ist und To Be Hero mehr versucht, parodistisch zu sein. Aber und beide sind scheiße, wird verglichen. Boku no Hero Academia. Also lass uns mit dem Fazit enden. Ja, lass uns mit dem Fazit enden, weil da kann ich dir nicht widersprechen, weil Boku no Hero und Academia habe ich noch nicht gesehen. Das ist kein sonderlich guter Anime, wie gesagt, gerade die erste Staffel nicht, aber das ist zumindest besser als die beiden, selbst wenn man sie zusammennimmt. Für dich wäre das dann wahrscheinlich eine 10 von 10, weil du ja so einen God-Taste hast. Wenn ich die zusammennehme, bei 2 Fünfern ist es immer noch eine 5. Classic. Wieso tust du mir das an? Und weil ich dich triggern möchte, du kennst mich doch. Dein Leid ist mein Spaß. Das ist offiziell das letzte Mal, dass ich beim Quasi-Strip-Podcast dabei bin, Jungs. Das ist nicht gut für meine Gesundheit hier. Ja, und das war's jetzt mehr oder weniger. Asen ist vollkommen glücklich mit dem 3 Stunden, die er hier verbracht hat. Definitiv. Danke fürs Zuhören. Schreibt in die Kommentare, was ihr in die Kommentare schreiben wollt. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Jetzt darf Asen sich noch äußern, wenn er das möchte.